Moin, ja, ihr seid ja richtig im Berlin-Podcast, aber wir berichten heute auch mal, was man in Hamburg erleben kann. Genau, und was Leckeres gibt es auch noch zu essen. Und übrigens, die Nase ist die Bohrinsel des kleinen Mannes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, dessen Ideen so strahlend sind, dass sie jedes Festival of Lights in den Schatten stellen. Hier ist René. Hallöchen. Ja, hallo Stefan, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Hey. Danke für die nette Begrüßung, wie immer. Na, gerne. Und herzlich willkommen zur 175. Folge, heute an diesem wunderschönen 15. Oktober. Ja. 2000 und der Mann für die Zahl. 25. Hallo Marc, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo René, hallo Stefan, hallo da draußen. Ich begrüße euch bei einer weiteren Folge von Beat Unterhaltung, Suche Zuhörer. Und jetzt geht's auch gleich los, denn wir haben wieder jede Menge Sendung. Genau, ich muss erstmal noch was vorbereiten. René? Richtig, René hat mir nämlich, also ich hatte mit René hier off-air so eine Geschichte am Laufen. Er hat etwas zu trinken selber mitgebracht. Wir sitzen hier bei Stefan im Büro. Ja. Und normalerweise sind wir mit Speis und Trank hier bestens versorgt. Außer heute. Was? Heute wurden nicht mal irgendwelche Snacks angeboten. Gar nichts. Möchtest du einen Keks? Der Schokoladegehalt dieser Sendung ist unter den Eichstrich gefallen. Siehst du, dann macht man einmal und schon ist Standard. Deswegen gibt es immer beim Arbeitgeber dieses Schreiben, dass es sich um eine Ausnahme handelt, wegen Leuten wie dir. Genau. Na jedenfalls, René hat jetzt von seinem schon recht köstlich aussehenden Getränk mir etwas eingeschenkt und das soll ich jetzt on air mal probieren. Und warte mal, dein Punkt fand ich viel interessanter. Stefan kann ja kurz, damit er vielleicht auch mitraten kann. Ah ja. Du hattest Red Bull Cola. Ja. Was aber keine Cola ist. Ja, überhaupt nicht. Okay. Aber ich finde es fantastisch. Also Stefan, der Kühlschrank soll demnächst einen Red Bull Cola für Marc beinhalten. Das wäre ganz reizend. Zur nächsten Ausgabe, wenn wir hier wieder mal aufnehmen, dass dann da eine Red Bull Cola schön gekühlt steht. Eieiei. Weil die habe ich vor Jahren mal probiert und zum Thema ungesund. Also man kennt ja Cola, wahnsinnig viele Aromastoffe drin, unglaublich viel Zucker, ansonsten Wasser, bisschen Kohlensäure und gut ist. Ja. Geheime Formel von The Coca-Cola Company und so weiter. Aber die Red Bull Cola, die habe ich vor Jahren mal probiert und ich war positiv überrascht, weil erstens quasi nur natürliche Zutaten drin. Wirklich, da ist mindestens ein Dutzend umfassende Liste von Gewürzen drin. Aha. Und im Mund verbindet sich das alles zu einer Melange, sodass es dann tatsächlich wie Cola schmeckt. Okay, wie lange gibt es das schon? Das gibt es, wie gesagt, seit Jahr und Tag. Habe ich noch nie gehört. Sag nochmal, wie heißt es? Red Bull Cola. Red Bull Cola. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt auch gerne weiter Fritz Cola, Fritz Limo, Afri Cola, Coca-Cola, Fanta, Sprite, sonst irgendwas trinken. Aber die Bluna dabei nicht vergessen und die Miranda. Und auf jeden Fall oder Mirinda. Dieses Gespräch im Vorhinein dazu geführt, dass Marc was von meinem Getränk haben wollte. Richtig. Was ich mir selber abgefüllt mitgebracht habe. Und Marc, ich würde sagen, jetzt mal Live-Verkostung und du musst rausfinden, welche Geschmacksrichtung das ist. Ich probiere erstmal ein bisschen was von dem und Bouquet. Das ist wirklich nicht vorbereitet. Marc, bitte wie so ein Weinkenner. Was schmeckst du denn raus? Nein. Was schmeckst du? Das war nur ein Zitat aus Eine schrecklich nette Familie mit El Bundy, ihr kennt das. Habe ich gestern erst geguckt auf Pluto. Ah ja. Pluto. Ah, Fernsehen. Ja, schrecklich nette Familie. Ich dachte, relativ alte Folgen, wo der Junge muss da so um die 12 sein. 10 vielleicht. Bud Bundy. Ja. Ich bin immer noch am Kosten. Hast du irgendwas rausgeschmeckt? Ich sag dir meine Geschmacksrichtung. Das ist bestimmt so ein. Sind zwei Stück von drin. Zwei Stück drin. Also eins würde ich identifizieren als Erdbeere. Okay. Und das andere? Jetzt mit googeln bitte. Ist schwierig, weil da sind Süßungsmittel drin und derer offensichtlich nicht zu wenig. Nee, ich kann dir sagen, dass da kein Zucker drin ist. Ja, genau, kein Zucker. Also aber Süßungsmittel. Zuckeralternativen. Ist es zuckerfrei? Genau, das schmeckt man definitiv, weil es hat so einen mehligen, pelzigen. Ja, mehliger Geschmack kann durchaus sein, dann ist deine Zunge sehr fein eingestellt. Genau, also Erdbeere und dann würde ich vielleicht noch auf Melone tippen. Okay, ist es Plum? Plum. Plum, ihr kennt ja alle die Plum-Pflanze. Willst du mich verarschen? Was soll denn Plum sein? Pflaume? Oder ich was? Würde auch vermuten Pflaume. Ach so, ja, doch, könnte sein. Zimt. Ah, das ist Zimt. Zimt. Pflaume, Zimt, genau. Für die nicht-anglophilen und, Hörer. Und um noch ein Stück weiter zu gehen, du hast gerade deine Zunge in Holy Energy gebadet. Ach so. Ich dachte es mir da schon. Da haben wir es wieder. Aber können wir ja auch nochmal. Das war nicht vorbereitet, aber ja. Wenn wir schon mal dabei sind, ihr könnt bei Holy, pass auf, bei mir ist es aktuell hochgekommen, das Thema wirklich völlig werbefrei, weil es ist, ihr wisst, wie oft wir hier Holy-Werbung machen. Ja. Ich glaube, nullmal. Und die es tut mir auch leid, weil es, ja. Ich finde es gut. Aber egal. Ich habe mir den Holy Adventskalender geholt. Ich habe das mal durchgerechnet. Aha, okay. Da ist nämlich für 34 Euro ein Checker mit drin. Und dann noch 24 Tüten. Und so eine Tüte kostet im Schnitt so um 1 Euro, sag ich mal. Ne? Also kommt immer auf die Abpackung an. Das heißt, in dem Ding sind, nee, warte mal. Nee, die kostet über 1 Euro. Jetzt, ja. Egal, auf jeden Fall. Wir kennen das. Das Ding kostet im Moment irgendwie 40 Euro. Und da habe ich gesagt, ja, die Familie drängt immer dazu. Ich wollte mir einen kleinen Vorrat zulegen. Und ob ich nun für 40 Euro eine Dose mit einem Geschmack hole oder eben so eine gute Mischung und dann noch einen Shaker mit bei, den ich nicht brauche, aber für 34 Euro, wenn jemand hat ihn halt für umsonst. Ein neues Stehrömchen. Ja. Ja, ich nehme mal den Plastikshaker. Du weißt, der ist ein bisschen, der hat so seine Tücken. Der hackt manchmal. Ja, ja. Ich habe den auch noch. Ja, ja. Genau, und das war, ich habe jetzt, ich habe im ja, ich habe, wie gesagt, den Adventskalender bestellt, einen kleinen Vorrat und das ist jetzt eine Geschmacksrichtung, die ich mir jetzt einfach mal gemischt habe. Und was ich interessant fand, und das habe ich auch ausprobiert, Holy hat jetzt Milchshakes. Ja, aha. Das stimmt. Ich möchte bitte sofort eine Nachfrage stellen. Ja. Du sagst, du hast dir das jetzt hier selbst angemischt. Das heißt, aus Pflaume und Zimt hast du Pflaume Zimt? Das ist eine Tüte Pflaume Zimt. Das Einzige, was ich mache, das ist jetzt die von der Verdünnung. Findest du es so süß? Weil der Verdünnungsgrad, der Verdünnungsgrad ist normalerweise, also ich mixe immer einen halben Liter, so wie es sich gehört, mit einer Tüte. Und den halben Liter, diese Flüssigkeit verteile ich dann auf nochmal 2 Liter. Also streckst mit. Ja, das ist jetzt also gestreckt auf 2 Liter. Ich habe einen halben Liter, also wenn du willst, so willst, habe ich 2,5 Liter mit einer Tüte gemacht. Ja. Und ist immer noch ein bisschen zu süß. Ja, und das, aber das vom Geschmack her, finde ich, das ist noch okay. Das hat eine gute Note. Also ich mag das voll. Ja. Ich glaube, ihr könnt unter berlinpodcast.de/holy haben wir immer noch den Rabattcode, ne? Ja. IIDI5 ja. Sind 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Ich glaube, ja, genau. Und aktuell, wie gesagt, der Adventskalender für 40. Bei Weihnachten, ja. Mit ein paar anderen Codes. Da müssen wir gucken. Holy Code und ich glaube, es könnte von der Deadline schon eng werden. Ansonsten kostet er, glaube ich, 49 ja, Euro. Ja, es ist 17.17 Uhr. Ja, das wird ja. eng. Ja. Und damit ist der Werbeblock vorüber. Genau. Ja, aber René, sag nochmal, also das war jetzt Eistee oder Energy? Nee, das war Energy. Die haben auch Eistee, okay. Die haben isotonische Getränke, ja, genau. Habe ich noch nicht probiert. Und Eistee habe ich schon probiert, fand ich gut. Ja. Und Milchshake geht auch, aber da, ganz ehrlich. Was habe ich gerade gesagt? Ja, warte, ganz kurz. Beim Milchshake würde ich das Pulver auf eine Literpackung machen, gutes. Ja. Weil kostet eine Tüte 1,20 Euro ungefähr, kommt aber an, wie man es kauft. Und dann noch ein Liter Milch dazu, bist du bei 2,20 Euro für einen Liter geschmackvolle Milch. Ist okay. Ja. Ihr wisst, ich bin vom Sternzeichen Fuchs. Wir sind ja schließlich auch hier bei Medizinfuchs. Ja, stimmt. Danke für die Abnahme. Ja. Stefan, wo sind wir eigentlich? Na, Marc hat es ja schon gesagt, wir sind bei mir wieder in der Firma und sitzen hier gechillt. Im kleinen Konferenzraum, im kleinen Chillraum. Obwohl der nicht wirklich kleiner ist als das stimmt. Als da, da drüben sind nur die Tische größer. Aber siehst du mal, das ist für uns halt klein hier alles. Mr. Dicke Hose. Genau. Aber René, bevor du zum Handy greifst, ja. uns interessiert natürlich alle brennend, ja. Ob du seit der letzten Ausgabe fleißigst geübt hast und mittlerweile das Wort Helikopter aussprechen kannst. Ja, ich habe geübt und ja? Es geht ja. Ganz rasant. Hubschrauber. Schon sehr gut. Ja. Das wird. Für die, die sich gewundert haben, warum die Folge so komisch heißt, ich habe aber mein Bestes gegeben beim Folgentitel letztes Mal. Nun, ich sage das ja nicht gerne, aber manchmal ist das Beste nicht gut genug. Ja. Hat in dem Fall vielleicht nicht unbedingt gerade. Wollte ich euch auch schon mal sagen, ja. Gut, ja. Ja, und also, sonst so? Ja, schön, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Ja, und guckt mal raus, wie schön das ist. Ich bin hergelaufen. Man sieht den Fernsehturm ja. Und neuerdings, das fällt mir gerade auf, Ein neues Haus. Sieht man auch ein neues Hochhaus. Oh ja, grauenhaft. Aber das wächst da wirklich in Rekordzeit an die Höhe, so unglaublich. Es schießt aus dem Boden, wie man so schön zu sagen pflegt. Das ist so erstaunlich, weil die bauen unten am Boden immer die neueste Etage, den Rest des Hauses schieben die dann nach oben. Bestimmt. Mhm. Ja, ja. Bauen und unten die neueste Etage ein und dann wird das dann auch wieder nach oben geschoben für die nächste Etage. Ja. Also ich bin hergelaufen, ich war ja im Naturkundemuseum gewesen, also beim Naturkundemuseum, von wegen um die Ecke, Stefan. Mit der Straßenbahn vielleicht 9 Minuten bisher, aber gelaufen bin ich, glaube ich, gut eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber ist so gut. Ja, nee, war super entspannt, Wetter schön, Stadt ist schön. Die Sonne scheint, anders Sonne als scheint, gestern. War wirklich sehr, sehr angenehm. Also es war mir ein Genuss. Siehste. Aber da können wir ja gleich mal anschließen, weil gestern, und bei René im Status habe ich es auch gesehen, bei Marc weiß ich nicht. Was, bei mir? Festival of Lights. Ich war da gewesen, aber ich habe keinen Status gemacht. Also ich war nicht da gewesen. Aber Vanessa war es. Ich bin gegangen. Du bist gegangen. Ja, bei uns war ein bisschen anders. Also wenn du jetzt was über das Festival of Light hören willst, muss ich ein bisschen, warst du da? Ja. Okay, dann schieben wir das. Ja. Ich war vorher nämlich auf einer Schnipseljagd gewesen. Ah, okay. Irgendwie bei Groupon für 40 Euro, ich habe den Namen jetzt nicht. Hm. Und dann hast du mit dem Handy in der Stadt Aufgaben lösen müssen und Rätsel und bist dann so von Station zu Station gekommen. Hm. Und das Ganze hat fast 4 Stunden gedauert. Boy. Und dann endete es quasi im Festival of Lights. Ja. Ja, genau. Und gestern war ich abends da. Das ist der vorletzte Tag. Heute endet es ja. Ne? Und um die Zeit war halt ein ganz anderes Wetter. Da hat es nämlich in Strömen geregnet. Nein. Und eigentlich war der Plan so, weil zwei Bekannte aus Brandenburg sind gestern in Berlin gewesen und deswegen wollten wir das zusammen machen und haben gedacht, Mensch, vorher kann man doch mal schön hier wieder im Park Inn auf die Aussichtsterrasse und haben uns da getroffen. Ne? Also erstmal hin, alle schon mal durchnässt und dann sind wir hoch und oben hat man dann gar nichts gesehen. Also die Dame dort war sehr nett, hat gesagt, naja, lohnt sich nicht, macht's lieber nicht, ne? Und haben wir auch nicht, weil du hast da aus der Tür geguckt und du hast nur Nebel gesehen, da war nichts. Und das hast du unten aber nicht gesehen. Das ist total krass, ne? Also je höher du kommst, bezahlt man unten oder oben? Hm? Terrasse war oben. Nee, bezahlt man unten oder oben, Nete? Oben, mittlerweile, ne? Wie viel Geld habt ihr gespart? 6 Euro pro Person. Ist eigentlich ein No-Go im Podcast zu essen, weil dann verschluckt man sich vielleicht und stirbt vielleicht auch im Podcast. Was? Das wollen wir nicht. Du kannst doch diesen komischen Griff hier. Was? Ach so. Der Heimlichgriff. Ja. Das war was anderes. Ja, egal. Gut, das heißt. Also genau. Habt ihr 6 Euro gespart. Richtig, dann sind wir wieder runter, dann sind wir nett essen gegangen, das war auch gut. Und dann sind wir aufs Festival of Light. Also erst Fernsehturm, Marienkirche. Richtung Brandenburger Tor dann und nochmal zurück. War die Hölle los? Es waren recht viele Leute, habe ich gestaunt, obwohl das Wetter ja so ein bisschen trüb und nicht so schön war. Aber abends war es dann richtig klar und es war ja heute Nacht auch total neblig und diesig. Ne? Das war gut, war eine große Runde. Aber insgesamt, wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, und ich habe es auch von vielen anderen gehört, nicht mehr so cool wie sonst. Also viele haben gesagt, der Reiz des Neuen ist einfach weg. Ja, eben. Und ich habe das Gefühl, auch nicht mehr so viel Gebäude wie früher. Also oder größer verteilt. Also bei uns in Lichtenrade unten war auch gewesen Festival of Light. Genau. Da war ich schon sehr erstaunt, dass das bis in den südlichsten Zipfel Berlins. Ja, wenn so attraktive Sehenswürdigkeiten sind, dann leuchtet gibt's man da nicht halt an. Die haben irgendwas angeleuchtet, glaube ich. Und an manchen Gebäuden hatte ich das Gefühl, dass das Licht so schwach wirkte, weil natürlich auch Straßenlaternen und so an waren. Dadurch hat man wahrscheinlich so eine optische Täuschung. Ne? Aber insgesamt ja, also es war schon in Ordnung. Aber ich denke, man muss es nicht jedes Jahr sehen. Also ich fand es so mega voll und so krass. Von du warst aber auch am Wochenende, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, das stimmt. Das war nämlich so, wir hatten ja dieses Handyspiel, wie gesagt. Mhm. Und du hast keinen Empfang gehabt mit dem Handy. Also du konntest nicht im Internet mit dem Handy. Vielleicht hast du einen falschen Anbieter. Nee, das ist das Problem bei dem Spiel gewesen. Das Handy hat nur eine Person in der Hand. Mhm. Und du stehst dann immer um diesem Handy rum. Also das war so das einzige Manko gewesen. Ja. Weil dann siehst du auf dem Handybildschirm nicht. Dann braucht die Person, die das Ganze dann in den Händen hält, immer auch gutes Moderationstalent. Ja. Ja. Nee, man muss ja die Leute sich vom Leib halten. Aber es ist ja Silvester. Silvester ist doch auch so. Wenn da viele Leute sind, hast du auch keinen. Ja, aber ich kenne es von der Love Parade. Ja. Ja. Also wie gesagt, so war das auch, weil es war vorm Dom gewesen und diese Fläche da ist ja dann voll, dann hast du daneben viele Freiflächen, die voll sind und alles strömt Richtung Brandenburger Tor. Also ich war froh, dass ich nicht hingegangen bin. Genau, also diesen Effekt hatte ich irgendwie nicht gemerkt, aber klar, bei Großveranstaltungen kann es schon mal sein, dass das Netz ein bisschen überlastet ist. Ja. Bisschen ist gut. Wann warst du da, Marc? Ich war am Sonntag, am Potsdamer Platz. Ah ja, das auch. Da also wir sind nicht, also da habe ich natürlich wieder maßlos übertrieben, wir sind nicht tatsächlich anlässlich Festival of Lights und wieder hin, sondern da war ein Geburtstag zu feiern, ein 60. Und dann haben wir uns da getroffen am Potsdamer Platz und dann kam man raus aus dem Restaurant und dann stellte man fest, oh, guck mal, hier sind ja einige Sachen angestrahlt. Ja. Und musste feststellen, selbst nur auf diesem kleinen Areal am Potsdamer Platz mit den drei Gebäuden, die da angestrahlt wurden, war das Aufkommen der Zaungäste schon deutlich höher als sonst. Genau, Potsdamer Platz war auch dieses Jahr ein Schwerpunkt auf jeden Fall. Ja. Festival of Lights. Ja, ist ja eigentlich immer. Du hast bis hinten zur Spielbank, dann die Arkaden. Ja, also wir haben nur die klassische Touri-Strecke hier bis zum Brandenburger Tor gemacht. Also in den Osten. Ja, aber wir hatten auch zwei Leute dabei, die haben sich dann auch frühzeitig verabschiedet, weil sie halt auch gesagt haben, ja gut, die vielen Menschen sind nichts für uns. Kann man auch nachvollziehen. Kann ich auch verstehen, genau. Aber wir sind dann auch komplett zurückgelaufen und auch so auf dem Mittelstreifen unter den Linden und so weiter. Und das hat sich dann so ein bisschen verlaufen. Das ist schon eine schöne Atmosphäre, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Und wie gesagt, abends war das Wetter dann auch deutlich besser, hat nicht mehr geregnet und war jetzt auch nicht so kalt. Und ich habe locker 10.000 Schritte gemacht gestern nach Feierabend. Also es war schon ein guter Marsch, ja. Dann schreibe ich mir mal auf. Da wäre ich viel zu faul für, das zu zählen. Nee, das mache ich ja nicht selber, sondern ich habe hier so ein technisches Hilfsmittel. Ach nee. Ja. Gut, ich notiere mir mal für nächstes Jahr, dann machen wir Festival of Lights wieder nächstes Jahr. Würde ich sagen, planen wir fest ein. Findet also statt. Könnt euch schon mal einen Kalender schreiben. Festival of Lights im Oktober. Approved. Ja. Ne? Haken ran, machen wir. So ist es. Gut. Na? Dann hoffen wir mal, dass es auf den Aufnahmetag fällt. Ach nee, ihr habt ja gesagt, es geht immer eine Woche. Heute Stefan und ich werden wahrscheinlich noch was sehen. Was? Heute? Natürlich. Wenn wir nachher rüberlaufen zum Rathaus. Ach so, wir fahren heute U5. Meinst du? Ja, lass mal U5 fahren. Na gut. Aber das Rathaus haben sie rot angeleuchtet. Was fahrt ihr sonst immer? S-Bahn. S-Bahn. Am Hackischen Markt. Ich muss wieder U8 fahren. Du Armer. Ja. Heute ohne Fahrrad? Heute ohne Fahrrad. Oh, wie kommst du zur U8? Weil, also, ich starte ja U-Bahnhof Grenzallee. Ja. Da, wo das Blub war, wohne ich. Ihr wisst Bescheid. Und dann steige ich da in die U7 und fahre bis zum allseits geliebten Hermannplatz. Oh, schön. Steige dann dort um in die ebenso verehrte U8 und fahre dann durch bis zum Alex. Ja. Und dort aus bin ich dann hierher gelatscht. Ah, okay, Grenzallee. Und auf dem Weg hierher dachte ich so, oh mein Gott, ich muss wahnsinnig dringend Wasser abschlagen. Oh nein. Irgendwo die fette Stange in die Ecke stellen. Und dann war es nicht ganz so einfach, am wirklich großen und belebten Platz Alex irgendwie etwas zu finden, wo man denn wohl seine Notdurft verrichten könnte. Okay, pass auf, ich habe einen Insider. Oh, jetzt kommt's, ja. Aber was war deine Lösung? Meine Lösung war, das Polizeirevier. Ich wollte erst so genau, direkt am Polizeirevier. Ich war beim Polizeirevier da bei der Wertzeituhr. Hast du gefragt, ob die rein da rein darf? Der am Klo da? Nein, aber nicht reingegangen, weil ich bin ja kein Verbrecher. Nur die pinkeln dort. Das weiß man ja. Die Polizisten auch. Und zwar, da wollte ich dann, glaube ich, zu Starbucks rein. Ja. Da war ich dann auch drin. Und dann war da aber, die hatten da so ein Drehkreuz vor den Klos und da hieß es dann, ja, pass auf hier, 50 Cent musst du da irgendwie bezahlen, ansonsten ja, für Gäste ist es aber kostenfrei, mit deinem Kassenbon kannst du hier einscannen und dann kommst du durchs Drehkreuz. Und ich so, verpisst euch, ihr Schweine! Und bin dann da rausgegangen. Und dann war ich schon halb am Alexa und dann ist mir aber irgendwo noch so ein anderes Café-ähnliches Ding irgendwie ins Auge geschossen. Ja, bin ich dann rein, an der langen Schlange irgendwie vorbei und weiter hinten waren ja die Klos und da war eine Klofrau mit einem Riesenschild vor sich, 1 Euro. Wo ich so dachte, boah, das ist in den 5 Minuten, wo ich hier unterwegs bin, aber um 100% gestiegen der Preis. Ja. Donnerwetter, Klofrau müsste man sein. Ja. Heidewitzka, Schwester. Da dachte ich auch so bei mir, ach, wisst ihr was, dann bezahlst du einfach mit dem Zehner, da freut sie sich. Und dann dachte ich so, nee, da wartet die hier einfach 10 Minuten, dann hat sie 10 Euro verdient. wenn die jedes Mal, wenn jemand kommt und auf Klo will, dann Euro kriegt, Heide Witzka-Schwester, da macht ihr mal einen guten Stundenlohn, würde ich mal schätzen. Na jedenfalls, ich weiß nicht, ob sie unsere Sprache spricht, weil sie antwortete nicht, als ich sie fragte, wortreich, ob ich denn wohl bitte ausnahmsweise mal so rauf könnte, weil ich hätte einfach überhaupt kein Bargeld dabei, was auch nicht gelogen war. Hat sie wahrscheinlich zum ersten Mal gehört, diese Ausrede. Ja. Sie hat mich dann reingewunken und dann war ich, die hässlichen Details erspare ich euch, aber danach war ich dann frohen Mutes, weil ich wollte ja noch rasch zu Saturn rein. Auch noch? Ja, denn ich musste natürlich einen Blick erhaschen auf die neueste Hochtechnik im Bereich Mobilfunk, sprich die Apple iPhones, die neuen der Serie 17 sind ja irgendwie rausgekommen vor ein paar Tagen. Kumpel von mir, Quatsch, hier Arbeitskollege, also beides, hat sich das schon bestellt und ich wollte eigentlich genau selber bestellen, aber dann dachte ich so, warte mal, bis er seins kriegt, dann kannst du da mal einen Blick drauf erhaschen. Naja, das konnte ich jetzt, wie gesagt, bei Saturn irgendwie schon mal machen und bin nach wie vor entsetzt von diesen Camera-Bumps, die Mobilfunktelefone mittlerweile haben. Ja, also hier auf der Rückseite, genau, schauen die Kameraobjektive ja wirklich einen gefühlten halben Meter irgendwie da raus. Ich glaube, da habe ich mich schon vor etlichen Folgen drüber echauffiert. Und ich dachte, ich beruhige meine Augen und meine Psyche einfach, wenn ich mal den Blick abwende von den neuesten Errungenschaften aus dem Hause Apple und wende mich den ebenso geilen Errungenschaften aus dem Hause Google zu. Musste feststellen. Nicht weniger günstig. Nicht weniger günstig im Sinne von kostet genauso viel Geld. Nein, ja, das mit Sicherheit auch. Selbst aber genau, die haben eben auch diesen fetten Kamerabump und der sieht da sogar noch einen Schnuff hässlicher aus. Aber egal, da wollen wir jetzt irgendwie den Teufel nicht mehr mit dem Beelzebub austreiben. Aber du willst aufs 17er umsteigen? Na, von wollen kann ehrlich gesagt nicht die Rede sein. Was machst du mit deinem iPhone 8 dann? Ich habe kein iPhone 8, du Penner. Was machst du mit dem Telefon? Was ist mit iPhone 16? Na, das behalte ich. Das ist dann mein Zweitelefon. Oh, Zweitelefon, ja. Weil ich habe zu Hause noch ein uraltes iPhone SE. Ja. Und das ist mittlerweile schon sehr altersschwach. Das heißt, ich packe das morgens irgendwie an den Akku oder alle paar Tage, wenn ich eben merke, dass er irgendwie runter ist, lade den ordentlich auf. Und der hält jetzt mittlerweile nicht mal mehr einen Tag irgendwie durch. Mhm. Und ich mache gar nichts damit. Und ich brauche dieses zweite Handy. Jetzt bin ich gespannt. Immer als, für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Hast du eine SIM-Karte drin? Nein. In dem alten Telefon ist gar nichts drin. Das ist wirklich nur zum Radio hören, Podcast hören. Aber wie geht es dann mit Zwei-Faktor-Authentifizierung? Na, das funktioniert folgendermaßen. Du brauchst ja nur eine Kamera in dem alten Handy. Das ist, ganz ehrlich, da muss ich mal sagen, das ist wirklich komplett bescheuert. Ich wurde schon ein paar Mal von Leuten angesprochen, die zu mir gesagt haben, René, ich wollte gerade eine Banküberweisung machen. Kannst du mal hier, ich habe einen QR-Code auf mein Handy bekommen, den ich jetzt abfotografieren soll, was mir mit einem Telefon ziemlich unmöglich erscheint. Genau. Kann ich dir mal den QR-Code schicken und den dann mit meinem, ganz ehrlich, was ist das für eine Lösung? Naja, so ist ja nicht gedacht. Wie ist es denn dann gedacht? Naja, ein zweites Gerät Handy, halt. Die muss ein zweites Gerät haben. Naja, beim Banking ist noch ein bisschen sicherer. Das heißt, mein Bankberater muss mir eigentlich sagen, wenn sie Online-Banking machen wollen, dann müssen sie sich einen Computer kaufen. Oder so, ja. Ja, du brauchst auf jeden Fall ein zweites Gerät, wo du. Also beim Banking ist es noch ein bisschen anders. Ach, es steckt noch in den Kinderschuhen. Gibt's sicherlich noch Alternativen, ne? Du musst nicht zwingend ein zweites Telefon haben, vermutlich, oder? Ja, du musst irgendetwas haben, womit du diesen QR-Code abscannst. Ja. Aber und dann wird das an die Bank übertragen und dann weiß die, okay. Banking, genau, meine ich genau. Ja. Beim Banking brauchst du schon zwei Geräte, aber für andere Dienste nicht unbedingt. Da reicht doch eine Authentifikator-App oder so. Ich habe es bei der Krankenkasse gehabt und zwar habe ich eine App. Ja. Gestern wollte ich mich in meine Krankenkassen-App einloggen, wollte das tun. Dann bekam ich eine Nachricht, dass ich per Mail einen Code geschickt bekommen habe, den ich dann auf der Webseite im Login eingeben muss. Das heißt, ich musste mich dann erst auf der Webseite einloggen, konnte dann den Code lesen und konnte den dann in die App eingeben. Fand ich sehr kompliziert. Ja. Und ich glaube, da konnte ich erstmal auslösen, dass ein Aktivierungscode per SMS geschickt wird. Also die Krankenkasse geht da sehr, sehr, sehr auf Nummer sicher, was aber gut ist heutzutage. Unbedingt. Ja, und Zwei-Faktor wird das neue Ding. Ganz ehrlich, wir brauchen uns bald keine Passworte mehr merken. Da gibt es, glaube ich, auch bessere Lösungen. Ja, Und das finde ich gut. Das geht in die richtige Richtung. Aber ja, bringt auch Abhängigkeiten mit sich. Ja, naja. Wie ein zweites Gerät. Marc, wir müssen mal ganz kurz deine Erzählung rückabwickeln. Jetzt haben wir das Tonthema durch, Handy durch. Ja, ich war eigentlich noch nicht ganz fertig, weil du wolltest ja wissen, was ich mit dem alten Telefon mache. Achso, dann erzähl gut. Das uralt Handy, das kommt da tatsächlich weg. Das kommt dann wahrscheinlich irgendwie zum Recycling zu Apple wieder zurück. Und dann wird das dann Zwei-Faktor-Authentifizierung werden. Das jetzt aktuelle Handy wird dann eben mein zweites Handy. Ich finde es super sexy von der Größe. Ja, ist es auch. Es ist schade, dass es in dieser kleinen Größe nicht mehr hergestellt wird. Das ist ein iPhone 12. Ja, habe ich auch. Denselben Formfaktor gab es nochmal als iPhone 13. Und ich habe das 11er, aber ein groß. Und das ist das 12 Mini oder was? Exakt. Ah ja. Schöne Größe. Absolut. Aber sie behaupten ja Stein und Bein, dass das sich nicht verkauft hätte. Es würde sich für die Firma einfach nicht lohnen. Sie haben damals auch beim MacBook behauptet, CD-Laufwerk braucht kein Mensch. Und da habe ich denen auch einen Vogel gezeigt, aber sie hatten recht. Ja. Das hat halt nur später, ein paar Jahre später stattgefunden. Ja. Gut. Dann ja, haben okay. Jetzt rückwickel ab, meinetwegen. Genau. Dann Toilette. Wo hast du jetzt für 0 Euro warst du? Ganz genau, für lau. Ah, okay. Ja, da ist übrigens so, rechtliche Lage bei dem Thema, habe ich mal recherchiert, weil ich war in der Mall of Berlin und wollte da auf die Toilette. Und da ist mittlerweile Sanifair. Und die nehmen Kohle von jedem. Und jetzt dachte ich so, wenn du was zu essen anbietest oder Sitzplätze hast, musst du eine Gästetoilette haben. Und das stimmt auch, musst du. Aber sie muss nicht kostenfrei sein. Genau, das hattest du mal berichtet. Genau. Ja, okay, dann haben wir das Thema geklärt. Also kostenlose Toilette ist wirklich, Und das nächste Thema ist nämlich, wenn dann eine Frau sitzt, dann nimmt die das Geld für sich selber ein. Das heißt, sie arbeitet da tatsächlich. Und da weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob man das Geld geben muss. Auf jeden Fall musst du damit zahlen, weil das Geld geht gar nicht an den Gastwirt, sondern an das Toilettenbewachungsunternehmen. Also Sinn, weil die sollen ja auch für die Reinlichkeit und Sauberkeit sorgen. Genau, wollte ich gerade sagen. Und es war wahrscheinlich auch gegeben in dem Fall, oder? Keine Ahnung, ich bin ja nie dabei, wenn sie putzt. Nee, aber wo du jetzt sah es denn so aus, als deine Notduft verrichtet hast. Ja. Das war sauber und da... Also da gebe ich dann auch gern Geld, wenn ich weiß. Wie warst du denn? Es hat nicht gestunken. Das ist schon mal gut. Es war nicht verschmutzt. Das war völlig in Ordnung. Mhm. Aber wer sich darum kümmert, weiß ich nicht. Ob es nun wirklich die nette Dame war, die mich da reingelassen hat, oder jemand anders. Ob da eine Hundertschaft irgendwie morgens um 8 kommt und den Rest des Tages ist Pumpe. Keine Ahnung. Ja. Gut, die wird ja schon regelmäßig reinigen. Ich denke auch. Ja, das kann sein, aber was sie da macht, wissen wir nicht. Okay, wir wickeln weiter rückwärts ab. Ja. Wenn du hier in dem Dreh bist, unter den Linden, Alexanderplatz, und du musst auf Toilette, dann, hatte ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt, Geheimtipp, nicht weitererzählen. Ihr da draußen, hört gut zu, aber nicht weitererzählen. Ihr wisst es nicht von mir, aber die Humboldt-Uni hat sehr saubere Toilette. Die Humboldt-Uni hat natürlich am Wochenende offen. Ja. Einfach, auch wenn es eine Uni ist, man muss nicht schlau sein, um eine Uni betreiben zu können. Übrigens, dieser Trick, der funktioniert bei allen Unis. Ja. Und der funktioniert bei allen Hochschulen. Ja. Bei öffentlichen Gebäuden vielleicht auch. Auch bei der Polizei. Deswegen, ich verstehe nicht, warum du nicht hier reingegangen bist. Weil da an der Weltzeituhr, das ist ja nicht mal ein... Das sieht das aus wie ein Klo. Um Gottes Willen. Das ist aber so ein kleiner Container, genau. Keine Ahnung. Also Keller. Ja, sicher. Ich weiß auch nicht, wo die auf Toilette gehen. Bestimmt auf dem Bahnhof oder so. Ja, daneben ist doch ein Toilettengebäude. Aha. Direkt neben der Polizei. Ist gehen die da hin? Ja, stimmt. Das ist auch Toilette. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ja. Ist ja nicht so mein Einzugsgebiet. Ich beginne das gerade erst intensiv zu entdecken. Ist das eigentlich das Berliner Polizei, ne? Ja. Was denn sonst? Die Bundespolizei? Nicht. Ne, wegen Bahnhof. Bahnhof ist Bundespolizei. Ja, eben, aber das ist ja normale Polizei. Ja, ist eine Polizeiwache am Bahnhof. Genau. Wo sind bestimmt gebietsübergreifende, wenn da was im Bahnhof zu klären gibt, gehen die bestimmt auch. Dürfen die nicht. Kann schon sein. Ich sage ja immer, ich frage immer, welche Direktion, und wenn die nicht die 47 sind, dann sage ich, tut mir leid, sie haben ja nichts zu sagen. Für mich ist die 47 zuständig. Für dich? Ja. Aber nur zu Hause. Aber wenn du dich in dem Bereich der 47 bewegst? Nee, generell. Nein, das ist Quatsch. Das würde gar keinen Sinn machen, René. Ja. Holen Sie mir jemanden, der meine Sprache spricht. Genau. 47, sonst nicht. Ja. Das wird so lustig. Stell dir mal vor, René kommt demnächst mal in eine, in eine Alkoholkontrolle und er soll dreimal hintereinander Helikopter sein. Dann ist vorbei der Mai. Da kommen Sie erstmal mit auf die Gefangenensammelstelle. Ich gehe nur auf die 47 mit. Was Sie meinen, ist die 17 und da können Sie gerne hin, aber machen Sie alleine. Wo hast du übernachtet? Bei der GESA. Richtig. GESA. Gefangenensammelstelle. Ja. Okay. Auch ein Name. Ja. Und Stefan, warst du schon fertig, René, mit der Rückabwicklung? Ja. Sehr gut. Bist du zufrieden jetzt, René? Ich bin zufrieden. Also, Stefan, alles geklärt. Wie waren eigentlich so deine letzten zwei Wochen? Weil, ich frage das mit einem neuen Hintergrund. Mhm. Off-air haben René und ich festgestellt, wir wissen eigentlich viel zu wenig voneinander. Da können wir gerne den Sack gleich mal richtig aufmachen. Aber meinst du, die letzten zwei Wochen werden da bedeutend? Ja, das ist so unser Opener. Okay. Ja, also wir treten die Tür jetzt einfach mal frontal ein und kommen Smalltalk-mäßig einfach mal direkt frontal. Und dann wollen wir mal kicken, was wir Stefan so aus der Nase ziehen können. Hey Stefan, was machst du eigentlich, wenn du nicht hier sitzt? Zum Beispiel Festival of Lights. Nein. Und du bist ein sehr kulturgetriebener Mensch. Ja, definitiv. Also es gab ein super Erlebnis in den letzten zwei Wochen, was auch mit der Firma zu tun hatte. Ich habe es gesehen. Wahnsinn ist es wahrscheinlich. Wahnsinn. Wir waren nämlich in Hamburg. Hurra. Zu unserem Firmenjubiläum. Wie viele Jahre? 20 müssten das sein. Gratulation. Genau. Du solltest es wissen. Ja, solange bin ich noch nicht dabei. Ne? Aber wir haben überlegt, was machen wir? Und da hat sich die Firma gedacht, Mensch, wir fahren mal mit einer Übernachtung nach Hamburg. Sehr schön. Seid ihr mit dem Zug gefahren oder mit dem Bus? Ja, selbstverständlich. Naja. Weil Bahn ist doch super. Ne? Schön. Schöner Kopfbahnhof in Hamburg, ne? Der Hauptbahnhof, oh Gott. Ich finde, die Gleise sind ein bisschen lang. Was mich total irritiert am Hamburger Hauptbahnhof ist, dass du auf einem Gleis, wahrscheinlich ist es in anderen Städten auch so, zwei Züge gleichzeitig abfahren. Naja, im vorderen Gleisbereich und im hinteren Gleisbereich. Das hast du auch in vielen anderen Bahnhöfen. Naja, okay, finde ich völlig irritierend. Aber eher der Hamburger Hauptbahnhof, um Gottes Willen, furchtbar. Warum? Himmel und Menschen, viel zu klein. Ist groß, und, ja, das ist schon. Ist er kleiner als Leipzig? Mich erinnert der voll an Leipzig so von der. Ja, Leipzig ist, glaube ich, viel größer, würde ich denken. Also wirkt schon allein durch die Form, durch das. Eure Probleme, möchte ich haben. Ja, eben. Gut. Aber wir waren ja bei Hamburg, ne? Also, wenn man in Hamburg ist, gehört natürlich eine schöne Hafenrundfahrt dazu. Aha. In so einer Barkasse? Ist so ein flaches Boot. So ein flaches Boot mit so einem. Sieht aus wie ein Gewächshaus. Genau, vielleicht. Ne? Und oben mit Glasdach und das war echt schön. Zwei Stunden lang, ne? So nicht durch Hamburg, aber über durch Wasser die Kanäle an Hamburg. Genau. Ist ja ein bisschen wie Berlin, ne? Also ich finde, Hamburg hat so ein bisschen Berlin-Flair. Er hat aber ein bisschen deutlich mehr Wasser. Deutlich mehr Wasser, ja, genau. Wir haben ja hier nur die Spree in mehreren Armen, aber. Und deutlich mehr Industrie natürlich, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und Industrie heißt das Wort. Richtig. Und ist schon beeindruckend, wenn du mit so einem kleinen Schiff vor so einem riesen Containerschiff stehst oder so. Ne? Kommst du mit so einem Ding also so die Berührung? Dimensionen sind schon cool. Irre. Also wir hatten auch zwei gute Reiseführer, sage ich mal, ne? Die auch richtig toll erzählt haben dazu und spannende Informationen wiedergegeben haben. Und das war echt chillig, muss ich sagen. Elbphilharmonie? Was? Elbphilharmonie? Seid ihr auch an der Elbphilharmonie vorbeigefahren? Da sind wir auch lang vorbeigefahren, genau. Hast du ja auch ein Foto vermutlich gesehen. Finde ich auch sehr eindrucksvoll. Ja, genau. Aber die Hamburger, die mögen die sowieso nicht. Habt ihr die Wasserwache? Sorry, eine letzte Frage. Ich raste gleich aus. Ja. Sieh zu. Sorry, letzte Frage. Die Wasserwache? Eine Feuerwache ist es, glaube ich, im Wasser. So ein kleines rotes Backsteinhäuschen. Ziemlich an dem Hafen, wo die Schiffe dann rüberfahren zum Musical-Insel. Die haben wir, da sind wir natürlich auch vorbeigefahren. Feuerwache auf dem Wasser oder eine Polizeiwache. Feuerwehrboote haben wir natürlich auch gesehen. Genau, kann ich mich auch erinnern. Genau, das war der eine Programmpunkt und dann ging es noch richtig. Warte, Marc hat, glaube ich, noch eine Frage zur Hafen. Ja, achso, ja, bitte. Marc guckt ganz komisch. Jetzt? Das ist irritierend. Jetzt kannst du ja. Jetzt darfst du, Marc. Ich wollte wissen, also ich war auch einmal in Hamburg, das hat mir Tina damals geschenkt, also sind wir dann in das Miniatur-Wunderland gegangen, das war ganz toll. Da wart ihr vielleicht? Nein. Da wart ihr nicht? Weil da hat die Zeit einfach nicht gereicht, da musste dir, glaube ich, ganz viel Zeit nehmen. Ja. Ja. Unbedingt, also ohne Übernachtung ist völlig sinnlos. Na jedenfalls, für eine Hafenrundfahrt hat es seinerzeit nicht gereicht. Das Wetter hat irgendwie nicht nur mitspielen. Ja. Genau. Das habe ich schon mitgenommen. Ich will es auf jeden Fall auch nachholen. Ich würde ganz gerne im Vorfeld von dir wissen, wie weit diese Hafenrundfahrt geht. Vielleicht kann es René auch beantworten, aber Stefan ist jetzt gerade dran. Ich interessiere mich nämlich sehr für diese Industriehafenanlagen mit diesen riesigen Containerkränen etc. Ja, fahren die da rein? Genau. Weil das ist ja eigentlich so ein Bereich, wo du als Normalsterblicher ja nicht hinkommst. Absolut, ja. Nee, aber genau, wir sind an verschiedenen Containerschiffen. Super. Also das ist genau das, was du brauchst. 2 Stunden hat die gedauert, die Hafenrundfahrt. Also das war echt gut und sehr unterhaltsam und chillig. Genau, und dann, diese Tour ging dann auch noch durch die Speicherstadt, heißt das, ne, glaube ich. Mhm. War auch cool. Das ist ja so Berlin-Flair dann. Das wäre wie eine Dampferfahrt durch Berlin, ne? Ja, und das hatte ich dann auch gedacht, Mensch, eigentlich müsste man das auch mal wieder machen, habe ich auch ewig nicht gemacht. Das ist immer ein großes Hallo. Ich mache das mir auf jeden Fall jederzeit vorgenommen. Sehr gerne. Ja. Eine Hafenrundfahrt, Quatsch, hier so eine Kanalfahrt irgendwie durch Berlin. Ja. Ich empfehle vor allen Dingen die sogenannte Brückenfahrt, die dann so durch die Innenstadt geht. Regierungsviertel. Ja. Nee, noch ein bisschen anders. Eben nicht so die typischen Touri-Fahrten, so Friedrichstraße, Quatsch hier, so Spree an der Friedrichstraße rauf und runter. Nein, da gibt es eine explizite Brückenfahrt, die ist, glaube ich, eher im Westen angesiedelt. Mhm. Und da wird die Brücken, die dadurch unterfahren werden, die sind teilweise so niedrig, dass er dann da irgendwie was einklappen muss. Irgendwie da so ein Schornstein, der irgendwie drauf hat. Das war toll. Ja, mal gucken. Also habe ich mir auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste gesetzt. Keks schmeckt. Ja, das ist gut. Kann ich meinem Chef sagen. Genau, das war der eine Programmpunkt. Und dann gab es noch ein sehr leckeres Abendessen mit 3 Gängen. Und ich war so fix und fertig. Interessiert mich nicht. Was habt ihr gegessen? Als erstes gab es so eine richtige, waren es Pilze? Irgendwie so eine Suppe? Aber richtig großer Teller und richtig schmackhaft, also wirklich ein Top-Restaurant. Und als Hauptgang hatte ich glaube, Rehrücken war das, glaube ich, ne? Filetiert. Auch sehr gut, echt, echt lecker, also haben wir alle von geschwärmt. Gab noch eine vegetarische Alternative oder Fisch, ne? Konntest du auch nehmen. Salat. Es war kein Salat. Also als Fisch gab es irgendwie Saibling, auch filetiert. Saibling? Ja, sagt ihr was? Nein. Meinst du Salmon? Salmon? Nein. Saibling. Das war was ganz anderes. Okay. Und als Nachfisch gab es auch noch so richtig, also ich war schon richtig vor, also es war viel zu viel für mich. Nach der Suppe schon? Ja, das war. Stefan, aber ich habe durchgehalten und war gut. Standst im Hotel auf der Waage, 41. Nee. Wir sind dann, danach sind wir dann natürlich, was macht man, wenn man nach Hamburg fährt? Nein, man geht doch nicht zu König der Löwen, man geht natürlich auf St. Pauli. Schön große Freiheit. In St. Pauli? In unserem Fall natürlich das Musical König der Löwen, ne? Auch bah, der lieber Miniaturwunderland. Aber ihr habt da solche und solche. Nee, also und ich habe auch gelesen, das Musical König der Löwen in Hamburg ist der häufigste Grund, warum Leute nach Hamburg fahren. Gott sei Dank nicht der einzigste. Dann hätte die Stadt Hamburg ist der Hauptgrund sozusagen für Touristen, ne? Also das dann zu verbinden. Und muss Mama ich auch pennt, sagen, ja, Papa will sie, aber. Ja, echt beeindruckend, ne? Und die Blumen Group war doch auch Anlaufpunkt gewesen in Hamburg, bis sie nach Berlin gekommen sind. Genau, aber jetzt sind sie ja auch wieder weg. Jetzt sind sie weg, wo sind sie denn hin? Und König der Löwen, also das Theater existiert ja schon. Jetzt muss ich mal in meine Notizen gucken. Weiß das einer von euch? Seit 2001, Ende 2001. Das ist noch gar nicht so lange. Ein extra dafür gebautes Theater. Ne? Ach so, extra und dafür. Und jeden Abend ausverkauft. Ja, krass, ey. 2000 Leute. Krass. Und kein Ende in Sicht. Das ist schon krass. Für die von euch, die mal ins Disneyland Paris fahren, kann ich empfehlen, es gibt da auch eine König der Löwen Musical Show. Hm? Die ist natürlich wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was da stattfinden wird. Und das fand ich schon eindrucksvoll. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange deine Show da ging, aber die ich gesehen habe, war 1,5 bis 2 Stunden. Oh, lächerlich. Ja, glaube ich auch. 2 Stunden 50 Minuten. Ja. Na, krass. Mit Pause natürlich. Eine Stunde. Nee, 2x45 Minuten halt sozusagen. Also seid nicht mal irgendwo in so eine urige Kneipe in die Ritze gegangen oder so, haben mal ein schönes Bierchen getrunken? Also schönes Astra vom Fass. Ich glaube, da musst du länger als 2 Tage Wir hatten bleiben. Einige Leute, die, also wir haben abends noch in der Hotelbar was getrunken und einige Leute sind dann auch nachts in Clubs gegangen und so. Nicht wiedergekommen. In die Nacktbars. Nee, also das war schon, jeder hat so. Welches, wo war das Hotel? Das Hotel war das Pier 3. in der Nähe von? Am Pier 3. Am Pier, achso, am Wasser. Nee, hört zu. Ja, ist alles, also wir waren. Oh, das Pier 3, wo war es denn? Das Hotel, Hafen und so weiter, Hauptbahnhof war alles mit dem Bus, 2-3 Stationen und dann ah, warst du da. Also wir sind auch gelaufen teilweise. Ich habe auf einem Foto den Michel gesehen. Ja, das war auf der Schiffstour. Sind wir ach so, okay. Michel da war ich im Hotel gewesen und ich war ja auch auf dem Michel. Ah, okay. Der hat mich ja der hat mich geschafft. Ja? Ja, war nicht schön. Aber in schlechter Erinnerung. Warum? Ja. Na, ich bin frohen Mut, dass die Treppen im Kirchenturm hochgelaufen. Ach Gott. Und dieser Kirchturm ist von innen, möchte man sagen, hohl. Mhm. Und die Treppen gehen an der Wand lang, Gittertreppen. Mhm. Und mir ist aus heiterem Himmel schlecht geworden. Was vielleicht? Höhenangst? Wahrscheinlich, ja. Höhenangst, also ja, mit Sicherheit. Aber ich fand es krass, wie das so außer der Kontrolle ist. Weil ja, mit einmal geht's raus. Ich stand da oben und dachte, ich komme hier nie wieder runter. Ja, ja, okay. Das ist definitiv Höhenangst. Ja. So festgefroren. Das hatte ich auch schon mal. Aber immer wieder ein schönes Erlebnis. Uah. Aber schöne Stadt auch, Hamburg. Ja, anders. Also wenn man es mit Berlin vergleicht, irgendwie so, auch die Straßen und die Häuser sind natürlich ein bisschen anders. Ne? Die haben immer diese rötlichen Häuser sehr viel. Verklinkert? Ich würde schon sagen, ne? Oder? Ja, also vom Stil ist halt Hamburg. Roter Backstein. Anders. Genau so. Und aber trotzdem ganz nett und auf jeden Fall eine Reise wert. Und ich war auch ewig nicht mehr in Hamburg, muss ich ehrlich sagen. Ich war ja vor ganz vielen Jahren mal, weil wir irgendwie beim Fernsehen waren, ne, bei Gefragt, Gejagt. Das wird ja dort produziert und das haben wir mal besucht. Da waren wir mal einen Samstag von früh bis abends. Aber ohne Übernachtung? Ohne Übernachtung. Morgens hin, abends zurück, wie viele Stunden? Zwei, drei? Ja, Hamburg fährst ja nicht viel. Zwei, anderthalb. Zwei bis 2,5 Stunden mit Auto waren wir damals, diesmal mit Bahn. Ja, aber mit Bahn? Na, wird ja gerade gebaut, deswegen braucht die ein bisschen länger. Okay. Ich meine, das waren 1,5-2 Stunden. Ja, 2,5 Stunden brauchen wir ungefähr aktuell. Okay. Die Verspätung natürlich nicht eingerechnet. Ja. Na, aber nee, war ein tolles Event und ich habe festgestellt, dass Musicals, da wurde ich auch ein bisschen schief angeguckt von manchem Kollegen, dass ich noch nie so wirklich in einem Musical war. Ja, das ist doch nicht Pflicht. Nee, ist nicht Pflicht, aber vor allen Dingen, weil man ja in Berlin wohnt und da gibt es ja auch ganz viele Musicals. Ja. Da sagst du was? Ja. Weißt du, wo ich das letzte Mal beim Musical war? Nee. In Hamburg. Ja? Buddy Holly. Siehst du? Habe ich gewonnen beim Fernsehen. Buddy Holly ist auch nicht schlecht. Also, ich habe einen Anruf bekommen. Wir verlosen. Willst du mitkommen? Ist ja verjährt, kann ich sagen. Also, wurde gefragt. Ja, aber ist doch toll. Ein Betriebsausflug geworden. Ja. Nee, ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Da war ja hatte ja jeder irgendwie Westside Story wahrscheinlich. Nö. Sagt jedem was. Ja. Ja. Und das haben wir, glaube ich, als Musical mal besucht. Ja. Aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern. Aber wo guckt man denn in Berlin ein Musical? Es gibt ein Theater des Westens, hat, glaube ich, Musicals. Mhm. Ich werde es mal für die nächste Folge aufbereiten. Am Lande Spielbank, Potsdamer Platz. Ja, durchaus möglich. Hast du bestimmt auch. Es gibt einige Musicals in Berlin und ich habe auch gelesen, nächstes Jahr gibt es wohl ein neues Musical. Bereite ich vor fürs nächste Mal, weil das habe ich mir auf meine Liste gemacht, dass ich vielleicht nochmal in Berlin Musical. Hat jemand Blut geleckt. Wen sowas interessiert, bitte auf dem Zettel behalten, dass die neue Grand Show im Friedrichstadtpalast begonnen hat. Ja. Blinded by Delight. Warst du da? So ist es. Vor Entzücken geblendet. Ich arbeite ja da. Ich habe die Show noch nicht gesehen. Die ist mir noch zu frisch. Irgendjemand hat mir erzählt. Ich dachte, du warst es. Dann machst du es nicht. Ja, Marc hat immer sehr davon geschwärmt und achtet immer darauf, falls neue Shows beginnen. Ja. Bei der alten warst du aber, ne? Ja. Genau, das ist mir klar. Und weil mir das so toll gefallen hat, habe ich gesagt, okay, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Mhm. Hab dann zu Tina gesagt, Mensch, lass uns aber diesmal nicht ganz so teure Karten nehmen, weil die Plätze waren schon ganz geil, aber nur, wenn man stumpf auf die Hauptbühne stieren will. Sag ich, lass uns doch ein bisschen weiter hinten sitzen, weil da sind ja denn noch ganz weit rechts und links außen noch zusätzliche Bühnen, teilweise in schwindelerregender Höhe. Dann muss man sonst jedes Mal seinen Hals verrenken. Tina entgegnete, wie zu erwarten, Folgendes. Unsere Plätze waren perfekt. Ich will das gute Zeug. Ja. Rück raus die Kohle. Also wir hatten auch im Musical echt top Plätze. Ne? Es waren auch, glaube ich, recht teure Plätze. Und deswegen an der Stelle muss ich natürlich nochmal Danke sagen an meinen Chef, meine Firma oder meine Chefs und an die Organisation. Es hat alles super geklappt. Ganz, ganz wichtig und war so. Eine coole Tour. Du kannst dich ja nicht an den Nachtisch erinnern. Doch, ich kann dir ein Foto zeigen. Ich kann mich erinnern, ich zeig dir ein Foto. Ja. Also du kannst dich nicht erinnern, aber du kannst mir wenigstens ein Foto davon zeigen. Das war, ach Gott, den Namen habe ich jetzt komplett nicht mehr im Kopf. Welchen Namen denn? Vielleicht kann ich aushelfen. Mann, es war so ein Mischung aus Pudding und hast du Creme Brûlée schon wieder? Ja, was sowas. Das französische Zeug kennt doch Stefan nicht, Mensch. Ja, es hat lecker geschmeckt und das war die Hauptsache. Bist du mit dem Löffel rein? Ja. Gut, also was zum Löffel. Dazu gab es ein paar Beeren ringsrum, ne? Heidelbeeren. Ja. Könnte auch Panna Cotta gewesen sein. Nee, ich vielleicht so eine Mischung. Es war einmal so Pudding, es war so gestapelt, wie so eine kleine Torte, ne? Unten so eher keksig, glaube ich. Warte mal, war das Tiramisu? So, nein, war kein Tiramisu. René, ich denke, wir sollten aufhören zu raten. Wir gucken uns das Foto an und vielleicht sagen dann Stefan, was er gegessen hat. Du brauchst das nicht jetzt raussuchen, Stefan. Wir werten das nächstes Mal aus. Ja. Also was wir jetzt schon mal über Stefan gelernt haben, das war ja dein Anliegen, dass Stefan sich im Bereich der Süßspeisen nicht so gut auskennt. Nein, ich glaube, es hat etwas verminderter Behaltensleistung seines Großhirnlappens zu tun. Ja, ich habe gesagt, mein Magen war angestrengt zu der Zeit, deswegen ist... Und deswegen war das Gehirn ausgefallen. Richtig, ja, du musst die Ressourcen freigeben. Aber an euch die Frage, Hamburg ist der drittgrößte Musical-Standort der Welt hinter... Was Paris? Paris? London? Nein. Ich würde sagen, Paris und London sind davor. Nein, New York natürlich. Vermutlich auf Platz 1. Ihr seid richtig gut, New York und London. Nicht schlecht, da haben wir wieder ein bisschen was über euch gelernt. Dass wir in der Schule aufgepasst haben? Gut oder? Raten. Ja, war top. Oder wir können gut raten, ganz genau. Aber jetzt Marc mal zu dir. Wie waren denn deine letzten zwei Wochen? Vom Garten musst du ja heute nichts erzählen, vermutlich. Oh doch. Ja, okay, jede Menge. Dann bitte, was und in glaubst der Zeit suche ich das Essen. Ich meine, mal du raus. Guckst mich ja möglicherweise oder ihr guckt mich ja beide auch. Vielleicht mal etwas intensiver an. Also euch wird aufgefallen sein, bei mir ist so ein bisschen der Lack ab. Na gut, ich habe eine Schmarre, wenn man nichts zu sagen hat, weiß ja. Richtig. Und außerdem, wer ständig nur redet, erfährt nichts. Ja. Also, ich habe eine Schmarre direkt auf der Stirn. Ja, ich wollte dich schon fragen, ob das... Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Entweder fragt man mich das on-air oder eben kurz vor der Aufzeichnung. Und hier an der Seite, an der Schläfe, habe ich auch noch mal eins. Ja. Und das ist beides aus unserer Hütte, auf unserer Kleingartenparzelle, weil da gibt es ja so einen Dachboden, von dem ich mal berichtet habe. Und der ist nach wie vor wahnsinnig dreckig. Mhm. Da habe ich jetzt irgendwie noch altes Styropor irgendwie rausgerupft. Warum das Ganze? Das soll doch abdichten. Ja, also erstens war das überhaupt nicht flächig verlegt. Also was soll da abdichten? Oder sagt man so nicht imprägnieren, sondern, naja, also abdichten im Sinne von, da bleibt die Kälte und oder die Wärme draußen. Also was das bringen soll, weiß ich nicht, wenn da wirklich nur die Hälfte irgendwie da damit abgedeckt ist. Das zum einen. Zum anderen, haben wir immer noch da mit Schimmelgeruchsbelästigung zu tun. Und wir wissen noch nicht genau, wo das herkommt. Mhm. Und dieses Styropor haben wir da so ein bisschen im Verdacht. Dann hatten wir ja außerdem da einen Marderschaden. Das ist teilweise ganz übel angefressen und jahrelange Hinterlassenschaften waren da noch drin etc. Na jedenfalls sehr viel Schmutz und das musste irgendwie alles mal weg. Und das Dumme ist, dass sie eben die Konstruktion da oben, die haben sie ja, also das ist so ein Stückwerk, also ich weiß nicht, da haben sie jahrzehntelang wurde dann rumgedoktert an dieser Hütte. Und irgendjemand war der Meinung, wir bauen da einfach mal richtig schöne, fette Metallwinkel da an. Mhm. Und die zeigen dummerweise so direkt in Richtung der Person, die da hochsteigt. Also da ist so quasi sowas wie so eine Falltür, so eine Dachluke. Dann kommst du da nach oben. Naja, und dann sind rechts und links von dir eben diese Winkel und da bin ich mit dem Kopf einmal frontal voll gegen, einmal die an der Seite, mit dem Hinterkopf habe ich es auch ein paar Mal touchiert, aber das sieht man zum Glück nicht, weil der Haarschopf, den ich ja noch habe, da glücklicherweise drüber liegt. Aber hat ganz schön Aua gemacht. Also ja, über Augenhöhe, ist ganz fiese, das ist ein toter Winkel vom Feinsten. Ja, und vor allen Dingen, als ich hier an der Stirn, wirklich hier zwischen den Augen, ist das irgendwie so 3-4 Zentimeter über den Augen, als ich dagegen gedonnert bin, also mir ist schon fast so ein bisschen schwummrig geworden. Ich dachte auch so, boah, das merkst du aber jetzt nicht nur an der Stirn, sondern das strahlt so richtig aus in den Körper. Ist ja komisch. Das hätte er im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen können. Nein, hätte es nicht. Das hätte er gesehen. Naja, gut. Die Nummer hätte ich kommen sehen. Also so viel ist mir sicher. Nächstes Mal mit Helm. Ja, mit Integralhelm. Ja. Das Dumme ist, ich kann leider nur berichten, dass jetzt ungefähr die Hälfte von dem Dachboden jetzt sauber ist, weil ich habe einen Staubsauger da hochgeschleppt. Oh. Und dann versucht irgendwie den Saugrüssel da in die ganzen Winkel und Ecken irgendwie zu halten. Es gab noch ein Abenteuer dabei zu erleben, denn als wir uns haben das Dach ja neu machen lassen, abgesehen von der Tatsache, dass wir darum gebeten hatten, dass eben dann auch das Dach, wenn es denn schon mal weg ist, man ja die Zeit nutzen könnte, um dann eben diesen Dachboden da mal zu säubern. Mhm. Und da haben wir damals auch gesagt, ach übrigens, da ist noch so eine Metalldose von Nürnberger Lebkuchen. Kennt ihr bestimmt auch. Ja, na klar. Und da war mal Lebkuchen drin. Oh, so Elisen, Obladen, ihr kennt das. Jedenfalls, diese Dose, die ist da oben, da kommt man jetzt so nicht ran, da müsste man da so richtig da reinklettern. Mhm. Aber ihr macht ja das Dach runter, ihr klettert da überall rum, dann nehmt doch mal diese Dose, stellt die an der Seite und da gucken wir da gemeinsam rein und wenn da irgendwas Wertvolles drin ist, dann teilen wir das. Okay. Und irgendwann hieß es dann, ja, wir haben da irgendwie bla und die Dose ist schon weg und war irgendwie nichts drin. Ich so, ja, gut, geschenkt. Aber es wurde eben nicht sauber gemacht, das habt ihr schon rausgehört. Und jetzt habe ich gestern noch tatsächlich den final diese Dose da runtergeholt. Ah. Da wurde sich also auch darum nicht gekümmert. Bin sehr enttäuscht. Was war drin? Nichts. Nichts. Da hatten sie zumindest damit recht. Na, gut geraten. Das Gold haben sie rausgenommen, wahrscheinlich. Ja, das will ich niemand unterstellen, dass da was drin war. Wenn da was drin war, meine Güte, sei es drum. Ja. Die 10.000 Reichsmark sind jetzt raus. Ich muss mir keine Sache machen, um Dinge, von denen ich irgendwie nichts weiß. Ja? Also nehmen wir mal an, da waren 20.000 Reichsmark drin und die könnten sie noch für 2.000 Euro verscheuern. Nee, sei es drum. Ich habe sie nie besessen. Ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ist alles gut und schön. Und ich will auch kein Fingerpointing betreiben. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Arbeiten nicht so ausgeführt wurden. War ja auch nicht ganz preiswert. Aber das Wichtige für euch ist eben das Abenteuer, da gemeinsam in diese Dose reinzugucken und dass ich da noch mit beschäftigt bin und dass ich verkünden kann, dass ich an einem anderen Tag mit Tina im Garten war, wo das Wetter ein bisschen netter war. Und da habe ich noch die Terrasse erweitert. Da zeige ich euch gerne nochmal Fotos. Bin sehr zufrieden damit. Das wird auch ein paar Jahre halten. Davon bin ich überzeugt. Da stehst du mit deinem Namen. Ich wollte es gerade sagen, dafür stehe ich mit meinem Namen. Stefan, ist das Foto? Ich sehe von hier, dass das Crème Brûlée ist. Das ist die Vorspeise. Das ist die Vorspeise, das ist eine Suppe. Ach so, das ist die Suppe. Aber richtig lecker. Das ist eine Crème Brûlée. So, das hätte mir schon als Hauptgericht gereicht. Genau, jetzt gucken wir mal an, was für Pilze da drin sind. Ah, Maronensuppe. So in die Richtung. Sind auch die Pfifferlinge. Nein, oder? Das sind Maronen. Gehobelte Maronen. Super, sie hat süßlich geschmeckt. Die Suppe. Oh, Stefan. Mann, die Suppe. Was du für Fragen stellst. Die ist ziemlich dick, ne? Also, ich finde es super lecker. Das war aber super lecker. Also, ja. Okay. Okay, kannst jetzt weiterblättern? Ich kann weiterblättern. Warte, wir machen das in Teamwork. Ganz genau. Oh, zwei Männer? Nee, die hat er nicht gegessen. Nee, andere Richtung. Was ist das? Ah, okay, das Schwarze muss das Fleisch sein. Das klingt blöd. Das Schwarze. Es ist sehr, sehr dunkles Fleisch, aber es ist nicht angebraten. Ja. Nein, nicht angebrannt. Angebraten ist es selbstverständlich. Schupfnudeln. Ach, das Schupfnudeln? Nicht Schlupf, sondern Schupfnudeln. Das sind doch keine Schupfnudeln. Doch, das sind Schupfnudeln. Das sind Äpfel. Ja. Und Äpfel. Ja, Äpfel sind dabei. Und ach so, da sind die Schupfnudeln. Ja. Okay. Und dann hast du da Pastinaken, nehme ich an. Also keine Möhren. Ja, das war so klein gehackt irgendwie. Ne? Nein, Pastinaken, die sehen aus wie Möhren und schmecken auch so ähnlich. Aber die war auch in dem vegetarischen. Die Nachspeise sah für mich eben aus wie eine angeschnittene Orange mit gehacktem. Das ist Eis. Das ist eine Eiskugel. Ja, genau. Ein bisschen Eis war da auch bei, richtig. Und darunter ist es, was du vorhin gesagt hast, ne? Ah, okay. Kannst du dich erkennen, sie aus einer Orange. Das war so, war richtig, wow. Also richtig gut. Das uns freut uns. Genau. Sehr schön. Wenn ihr die Bilder hier seht. Nee, bei der Suppe. Also es geht so, weil ich halte mich ja die ganze Zeit hier an den Keksen fest. Ach Gott, ja. Bin hier, lass mal noch was übrig für die Kollegen morgen. Muss ich? Das muss ich neue mitbringen. Aber mache ich schon. Stefan, du hast ja, ich finde es ganz, ganz toll, dass wir hier aufnehmen dürfen, ja, etc. und so weiter, aber es gehört natürlich im Rahmen, das kleine Einmaleins der Gastfreundschaft, aber zwingt einen ja gerade dazu, auch ein bisschen was zu essen und zu trinken anzubieten. Hätte ich eine Torte noch organisieren müssen. Und ich bin dir sehr dankbar dafür, aber beschwer dich nicht. Ich meine, wir ersparen dir, dass du irgendwie durch die halbe Stadt fahren musst, um dich mit uns zu treffen. Oh, jetzt, wir kommen jetzt extra zu dir. Ach so. Also so darfst du dich gerne da revanchieren, indem du uns hier ein bisschen bewirtest. Ja, weil ihr nicht so eine geile Büros habt. Bin ich komplett anderer Meinung. Ja. Ich finde, wir können gerne mal Kekse mitbringen und können die hinstellen, wenn wir was Leckeres essen wollen dabei. Und ich glaube, Stefan ist der Letzte, der nicht durch die Stadt fahren würde. Ist das so? Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, was Stefan das letzte Mal bei uns in der Nähe war. Na gut, bei dir vielleicht, aber bei mir? Naja, du wohnst, ja. Also nächstes Jahr, wenn der Garten erstmal richtig fertig ist, dann geht das natürlich ordentlich los. Im Garten von Marc. No. Und schwupp, oh, ja, ja, wenn man erstmal anfängt, ne, ist ja unglaublich, ey. Ist ja echt unglaublich. Da fällt mir übrigens ein, habe ich gelesen, passt zu dem Thema, Sympathieranking der Bundesländer und die Berliner sind am unbeliebtesten. Ja. Habt ihr wahrscheinlich auch gehört. Die Westberliner, würde ich behaupten. Ja, schade, Marc. Aber du wohnst auch in Westberlin, René. Wir können, ja, ich hatte jetzt so von Herkunft. Ach so. Aber das wir können ja gerne mal hier kurz ein kurzes Ranking machen. Ein Sympathie-Ranking. Und da ich würde gerne ein Stimmungsbild einfangen. Eine repräsentative Umfrage unter drei Personen. Mhm. Welches Bundesland ist am beliebtesten? Hast du, wie? Du guckst auf deinen Zettel, das ist jetzt eine ernsthafte Frage. Ja. Das beliebteste Bundesland. Das beliebteste? Oder, genau, ja. Ja. Saarland. Das könnte mich nicht weniger interessieren. Also wie im Sinne von beliebt? Wie, die Leute sind beliebt oder die Leute wollen da gehen? Und nein, also okay, ich hole mal ein bisschen aus. Die Freie Universität in Berlin hat diese Umfrage gemacht. Ja und? So. Was für eine Umfrage? Na, wie so ein Sympathieranking. Da geht es um die Menschen. Ja, die haben es natürlich. Also du deine weißt, Frage. Du weißt ja, wie das ist, wenn dann so ein Zeitungs- oder so ein Medienartikel erscheint, dann wird es immer sehr reißerisch gemacht und dann wird halt gesagt, okay, dieses Bundesland ist am unbeliebtesten und damit auch es geht auch natürlich die nicht Bürger. Um das Bundesland, sondern es geht um die Bürger. Ja, aber in dem Bundesland. Genau, das kann man gleichsetzen, glaube ich. Ne? Also beliebteste Bundesländer, klarer Sieger Hamburg, wo ich halt auch war. Die sind wahrscheinlich am sympathischsten. Kann ich mir nicht vorstellen. Auch Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Echt? Und die unbeliebtesten? Schlusslicht, die Menschen aus Berlin gelten in anderen Bundesländern als besonders unsympathisch. Ich frage. Welcher dumme Vollidiot hat denn diese Umfrage? Exakt. Vor allen Dingen, das muss ja irgendwann mal gekippt sein, weil die Berliner waren eigentlich zu meiner Zeit immer mit Abstand die beliebtesten. Ja, war vielleicht eine andere Umfrage. Ich finde, wir sind eigentlich. Was? War vielleicht eine andere Umfrage. Jemand, der das genau. anders beobachtet hat. Nicht also, die asige FU, ja, die da genau. losgegangen ist. Also ich empfinde uns schon als sehr unsympathisch, auf jeden Fall. Nee, als wie ist das andere Wort? Das Gegenteil von unsympathisch. Sympathisch? Als empathisch? Liebenswürdig. Liebenswürdig. Wollte ich sagen. Mhm. Ja. Hm. Nein, aber was zum Beispiel interessant war, Sachsen und Bayern polarisieren, weil Sachsen sehr viel Sympathien von den Ostländern, aber kaum von aus Westdeutschland erhält. Ich hätte Sachsen und Bayern, Mecklenburg genau umgekehrt. Ja, naja, nicht ganz so umgekehrt. Im Süden und in der Mitte kommen die gut weg von Deutschland, aber im Norden eher so weniger. Ich hätte auch so ein Nord-Süd-Gefälle eher erwartet, ja, ehrlich gesagt. Also ich hätte gedacht, man macht das an der, ich sag mal, ein bisschen politischen Orientierung fest. Ja, es gibt so Leute, die das tun, aber ich halte das für sinnbefreit. Also, ja, eigentlich ist es total oberflächlich, aber Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wären bei mir ganz hinten. Gleich auch noch ein Beispiel zum Thema oberflächlich, ne? Es wurden aber auch Gründe genannt, warum Berlin genau. so unsympathisch genau. rüberkommt. Habt ihr da vielleicht eine Idee? Weil die Busfahrer nicht so nett sind. Nee, also Berlin wird ja auch mit dem Regierungssitz verbunden. Und das hängt da möglicherweise mit zusammen, weil das so negativ. Das ist doch nochmal ein eigenes Bundesland. Genau. Naja, das Regierungsviertel. Das Regierungsviertel ist ein eigenes Bundesland. Naja. Ich meine, noch oberflächlicher geht es ja gar nicht. Ja, aber das wird hier so als Gründe genannt. Ne? Gut, lass uns den Koffer gleich zumachen. Das ja, also das ist wirklich schlecht. Da hast du was wirklich nicht so Schönes rausgesucht. Naja, ich fand das schon mal ganz interessant. Du kannst dich melden, wenn du eine schöne Umfrage findest, wo wir gut abschneiden. Genau. Aber ja, gut. Ah, ich habe eine gute Umfrage, die gut abgeschnitten hat. Ja, welche? Der Vogel des Jahres. Ja, die Amsel ist es nicht geworden. Die ist auf Platz 2 mit 29%. Ja, das Rebhuhn hat es gemacht. Mit 44. Richtig. Und warum? Verstehe ich nicht, weil die Amsel ist definitiv der geilere Vogel. Nein, das geht. Wir hatten unsere Zuhörer ja schon ein bisschen manipuliert. Da hast du gar nicht mitbekommen, ne? Ich war dabei. Ich hatte unterschwellig erwähnt, dass das Rebhuhn der einzige Vogel auf dieser Liste ist, der gefährdet ist. Das hatte ich so vorgetragen. Genau, dann hast du mir den vorweggenommen. Und wir haben auch dafür abgestimmt, auf jeden Fall. Also ich habe nach dem Podcast die Stimme dafür noch gesetzt. Sehr gut. Du warst das also. Du warst das Zünglein an der Waage. Im Auftrag von René. Das Zünglein an der Waage bei dem 44%. Ja, natürlich. Im Auftrag von René? Das heißt, René hat das unterstützt? Ja. Ja, ich war fürs Rebhuhn. Die arme Amsel. Die Amsel, die kann noch 1000 Mal kommen. Die hat kann sie das? Ja, natürlich. Warum kann das Rebhuhn das nicht? Ja, weil das Rebhuhn gibt es vielleicht nächstes Jahr gar nicht mehr. Vielleicht ist es bei... Neigen sie zur Übertreibung? Seit 5 Milliarden Jahren nicht mehr. Ja. aber ist so, ne? Vielleicht wäre das Rebhuhn nächstes Jahr auf der Liste oder beim Wettbewerb das ausgestorbenste Lieblingstier. Das ausgestorbenste Lieblingstier der Deutschen. Das auf Platz 1. Die Tronte. Die Tronte? Eieiei. Das sind immer so Begriffe, da lohnt es sich mal zu googeln. Richtig. Dronte. Ja. Dronte klingt wie so ein Schimpfwort. Warte, okay. Was stellst du dir unter einer Dronte vor? Eine Dronte, das ist eine dicke, fetthaarige Frau mittleren Alters mit Schürze. Okay, Stefan hat ja schon, ohne ja schon Zähne. Einen nicht zu vernachlässigenden Tipp gegeben. Aha. Es handelt sich um einen Vogel. Also wie sieht die Dronte aus? Das ist ein Vogel. Wo sieht's? Okay, dann sag mal, wie sieht aus? Farbe? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Begriff Dronte vorher noch nicht gehört. Noch nicht? Nein. Siehst du, und das wäre mit dem Rebhuhn nächste Woche auch. Sozusagen Rebhuhn noch nie gehört. Nein, das ist nein. Gibt's ja auch gar nicht mehr. Nein. Ja, wie die Dronte. Mir tut die Amsel leid. Mir tut die Amsel also, zu Recht leid. Amsel, Dronte, ich hätte die Amsel gewählt. Amsel, Dronte, Fingolstadt. Ja. So war das Lied mal gewesen. Richtig. Bevor die Dronte ausgestorben ist, und zwar gar nicht so lange her. Ja. Ich glaube, so, die hat das 19. Jahrhundert. Googelst du jetzt noch nach einem Bild? Ich will dir die Dronte zeigen. Sieht aus wie ein Dodo. Mag in der Zwischenzeit nochmal. Ja, das sind doch Dodos. Das hat nichts mit der Dronte zu tun. Das ist bitte? Dronte. Während René da recherchiert, was ich interessant finde, ich habe ja auch nach dem Vogel des Jahres nochmal gesucht, weil mir ja noch in Erinnerung war, müsste ja jetzt bald kommen, die Entscheidung. Ja. Das habe ich nicht in den Medien mitgekriegt. Aber halt diese Berlin-Umfrage. Das kann man sich auch mal fragen. Ja, übrigens, der Dodo ist eine Dronte. Aha. Zeig mal bitte ein Foto, René. Kapuzentragender Nachtvogel. Der Dodo, der ist seit Millionen Jahren ausgestorben. Seit Millionen Jahren. Den gab es letzte Woche noch. 1690 ist er gestorben. Aber und das ist im Prinzip zeithistorisch gestern. Ja. Eigentlich schon, ja. Ist noch nicht so lange her. Ich sollte meine Informationen nicht aus Ice Age und ähnlichen Filmen beziehen. Nicht von da. Ja. Was ich noch ergänzen wollte. Ergänzen zu was? René hatte vorhin so ein Stichwort genannt, oberflächlich und so weiter. Ja. Für mich so ein bisschen, man hat es so ein bisschen in den sozialen Medien gesehen, es wird so als Skandal und worum geht's? Viral. Um Günther Jauch. Habt ihr das mitbekommen? Was? Nein. Verkauft er nicht Medikamente? Ich kann es noch genauso wiedergeben. Nee. Die Sache ist die, Wer wird Millionär? Ja. Gab es eine Joker-Frage, Einzel-Joker, aus dem Publikum. Und die Frage ging irgendwie, was steht im Paragraph 7 oder so Grundgesetz? Und da war irgendwas mit irgendwie Migration, Entscheidung für Wehrdienst und so weiter oder nicht, so in die Richtung. Und da ist eine Frau mit Kopftuch aufgestanden und hat das alles erklärt und hat es auch richtig beantwortet. Es ging, glaube ich, um Bundeswehr irgendwie, Wehrpflicht. Also ist jetzt nicht überraschend, weil es ja unabhängig von der Kopfbedeckung, ob jemand was weiß oder nicht, ne? Ja, und jetzt kommt's. Mann mit Hut hätte das Günther auch gewusst. Günther Jauch hat danach gesagt, dass er sich so ein bisschen schämt, weil er hat befürchtet, als die Frau aufgestanden ist und er das Kopftuch gesehen hat, dass die Frau die Antwort mit Migration irgendwie nimmt. Na, so. Und da haben die jetzt alle irgendwie einen Skandal in den sozialen Medien, was ich total lächerlich finde, weil die Kommentare waren natürlich passend dazu. in die Richtung. Er hat im Prinzip nur das gesagt, was 80% der Deutschen gedacht haben, wahrscheinlich auch in dem Moment. Ne? Also das ist auch so, deswegen fiel mir das ein zum Thema oberflächlich. Das ist total lächerlich, wie Kleinigkeiten so hochgebauscht werden wieder. Ne? Also hätte kein Mensch drüber gesprochen, aber ich finde, fand es willkommen in der deutschen Boulevardpresse. Natürlich, genau. Ne? Ist immer eine Schlagzeile wert, das aber ich fand doch, das total ehrlich von Günther Jauch. Das ist keine Schlagzeile wert. Und deswegen immer schön die Nase raus aus den Boulevardmedien. Kein Gossip. Naja. Kein Applaus für Scheiße. Damit ist das Buch für mich eigentlich schon zugeschlagen. Ja, aber trotzdem kann man ja darüber mal berichten. Ich fand's gut. Ne. Ich habe eine Frage. Und Günther Jauch fand ich's gut. Hast du ein Abo von der Bild? Soll ich dir eins verkaufen? Ja, ja, wahrscheinlich, ne? Also. Nein, ich glaube, Marc hat sowas nicht. Nein. Muss er ja auch nicht. Gut. Das habe ich doch gerade zum Ausdruck gebracht. Ich habe das verstanden. Dass ich das, ich wollte nur nochmal absichern. Ich wollte eine Kontrollfrage seitens René. Ja. Aber schön subtil, René. Was? Kontrollfrage? Hm? Ja. Ich habe doch gerade gemacht. Ich habe nur nochmal meine Vermutung abgeglichen mit einer Kontrollfrage. Ah, okay. Was sagt deine coole Stoppuhr? Meine coole Stoppuhr? Warte. Oh, die Dronte sagt hallo. Die sagt noch 9 Minuten 51. Naja, René, dann erzähl doch du noch mal ein bisschen was aus einem Schwank aus deinem Leben. Wir haben ja von dir noch wir haben so ja festgestellt, wir kennen uns ja, viel also, zu wenig. Da muss man dazu sagen, Marc, ja schon besser. Genau, also, René kommt jetzt mal mit dem Hintergrund. Vielleicht können wir es beim nächsten Mal so machen, dass jeder eine Sache sagt, wo er weiß, dass die anderen das noch nicht wissen. Das ist schwer. Du warst mega überrascht, dass ich eine Programmiermaschine bin. Absolut. Ich bin seit ungefähr 1998 leidenschaftlicher Programmierer. Ja. Ja, und was hat das damit zu tun, dass wir uns eine Frage ausdenken sollen, die anderen nicht wissen? Also offenbar wäre das ein Fakt, den ich hätte ins Feld führen können, zu sagen, dass ich den Großteil meines Lebens Softwarelösungen für Unternehmen entwickle. Mhm. Ja, aber das weißt du ja jetzt. Du hast es gesagt, du bist ja noch den Beweis schuldig. Ich habe noch keinen Code von dir gesehen. Ach so, ja, das ist natürlich wirklich so. Aber ich kann dich an große deutsche Unternehmen weiterreichen, die dir das bestätigen. Die dich alle rausgeschmissen haben. Also, ich sag mal, Rossmann könnte dir das bestätigen. Ja. Netto kann das vielleicht bestätigen. Also, ich kann es auch bestätigen. Weil ich habe mit René meine Ausbildung gemacht. Ja. Und wobei die Intensität erst danach noch zunahm. Ja, natürlich. Ja. Ja, wir sind in verschiedene Richtungen gegangen. So ein bisschen. Ja, also der Programmierstil, der persönliche, der verändert sich auch. Er entwickelt sich auch weiter. Nee, aber also ich würde ein Code-Review ganz gerne machen von etwas, was Stefan programmiert hat. Okay. Und dann natürlich etwas von was René programmiert hat. Und würde postwendend natürlich auch etwas von mir einreichen. Ja. Aber das ist nichts für die Hörer da draußen. Das ist nichts für die Hörer. Was wir dabei eben nur festgestellt haben, ist, weil ich hatte zu René immer die Meinung, naja, der arbeitet irgendwie in einer Werbefirma und der ist eben ein programmierender Werbefuzzi. Mal ganz despektierlich, aber lieb gemeint. Nee. Geäußert und musste dann feststellen, René steckt viel tiefer drin in der Materie, als ich das wahrhaben wollte. Das ist tatsächlich also ich spreche dir das überhaupt nicht ab. Es ist nur bei mir nie so angekommen. Ja. Weil einfach unsere diesbezügliche Kommunikation nie so intensiv war in die Richtung. Oder ich habe es einfach nicht geschnallt. Ihr kann auch sein. Ich habe mich füreinander interessiert. Ja. Das ist so traurig. Ja. Deswegen wollte ich den Koffer ja aufmachen. Genau. Gut, also du weißt jetzt, wenn du mal ein Hardcore-Programmierer brauchst, bist du bei mir an der richtigen Adresse. Stefan geht ganz kurz aufs Licht anmachen, nicht aufs Klo. Ein anderes Highlight in den letzten zwei Wochen war, ich war auf einer Ehrenamtsbörse. Ehrenamtsmarkt, wo Initiativen hingehen, sich vorstellen und dann Leute, die Bock haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, gehen auch hin. Und dann war das so interviewtechnisch gemacht. Oder so Speed-Dating-mäßig, dass sich die Leute dann so in Grüppchen eine Initiative aussuchen konnten und dann mit denen sprechen konnten. Ja, und da du chronisch unterfordert bist, dachtest du, da suche ich mir mal was Leckeres raus. Nee, ich habe was Leckeres angeboten. Ah, okay. Ich war mit der eigenen Initiative da, Die kannst du gerne nennen hier in dem Forum. Ja, man kennt es ja. Aber hatte ich genau, schon mal da erwähnt. Hat er ja schon ziemlich viel darüber berichtet. Ich glaube, ich hatte es aber noch nie erwähnt. Den Namen. Naturraum genau. Marienfelder. Ja. Naturraum Marienfelder. Genau. Das ist in der Vergangenheit, glaube ich, so noch nicht ich glaube, der Name ist noch nicht gefallen. Genau. Ihr vergesst immer das Wesentliche. Ja, aber es geht ja auch nicht nur um uns. Nein, es geht nicht um uns, aber wenn wir das hier schon machen, dann ja, wenn warum wir es dann nicht auch nutzen? Wenn wir die Kiste aufmachen, ja, genau. Also. Und auf jeden Fall, also Ehrenamtlichkeit, Stefan weiß es ja auch, er ist ja auch im Ehrenamt aktiv. Ja. Es ist super schwierig, da Leute zu finden. Es sind immer dieselben, die man sieht. Es ist sehr überraschend, weil der Mensch, wie ich gelernt habe, altruistisch veranlagt ist. Also altruistisch. Den ja. Drang dazu hat, anderen zu helfen. Ja, unbedingt. Aber ja, es hat halt auch seine Grenzen. Aber das ist okay. Es ist völlig okay. Da will ich niemanden verurteilen, der es nicht macht. Ich weiß, dass wir genug andere Sachen um die Ohren haben. Mhm. Ja. Ich finde es so cool, dass sowas gefördert wird. Und bei uns im Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg gibt es tatsächlich ein Ehrenamtsbüro. Das heißt, das Bezirksamt hat eine Abteilung, die sich nur um das Thema Ehrenamt kümmert. Was ich krass finde. So viel Geld haben die. Ah, der, wahrscheinlich arbeiten die auch ehrenamtlich. Das sind drei oder vier Angestellte, könnte man ja erwarten, ja. Drei oder vier angestellte Mitarbeiter im Bezirksamt, die halt diese Abteilung betreuen und die dann eben versuchen, diese Themen im Stadtbezirk zu fördern in das verschiedenen Art und Weise. Absolut verständlich, ich find's weil lieber. Man ja mittlerweile weiß, ohne die Tätigkeiten, also ohne die Ehrenamtlichen, die vielen Tausenden, die wir haben, wäre die Stadt quasi so gut wie gar nicht mehr funktionsfähig. Und das nimmt man gar nicht wahr. Ne? Das ist total überraschend, in wie vielen Bereichen halt Ehrenamtler unterwegs sind. Vor allem ja im Sport. Also Stefan ist ja da. Größter Bereich ist der Sport, ja. Ohne Leute wie Stefan würde dann halt auch Volleyball nicht so in der Form stattfinden, wie es jetzt stattfindet. Du musst ja, wenn du jetzt Berlin siehst, guck einfach nur mal die großen Sportevents. Marathon, Halbmarathon. Ja, Beispiel, ne? Nur das Beispiel. Oder also. Auch die festen Institutionen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Hertha ist, aber bei Berlin Thunder zum Beispiel weiß ich, dass da auch sehr viel auf ehrenamtlichen Schultern ist und dass die da auch ganz schön, ganz schön Mangel haben. Hm. Ja. Absolut. Also super interessanter Bereich. Und dieser so eine Märkte sind halt geil. Also der war jetzt, wie gesagt, es durften sich 10 Initiativen vorstellen. Es waren ungefähr 20 Leute da, die sich interessiert haben für Ehrenamt. Ich glaube, sowas muss einfach ausgebaut werden. Und man kann halt echt voll dran wachsen. Ne? Ja. Ja, also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wir können mal nochmal einen Aufruf starten oder vielleicht den Leuten so ein bisschen, naja, nicht ins Gewissen reden, aber vielleicht so ein bisschen die vielleicht so eine Initialzündung geben. Ne? Wir hatten ja auch schon mal über unsere Ehrenämter konkret berichtet, was wir genau machen. Und wenn der ein oder andere zu Hause vielleicht sagt, ja Mensch, das wäre auch was für mich, dann einfach im Internet recherchieren. Es gibt Ehrenamtsseiten mit Informationen, welche Vereine zum Beispiel oder welche Organisationen Ehrenamtler suchen und dann einfach mal gucken. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht entdeckt man was für sich. Ja, für mich ist das doch abgefahren. Ja. Ich bin jetzt quasi Inhaber einer Kleingartenparzelle. Das heißt, mein Karriereweg im ehrenamtlichen Bereich, der liegt glanzklar vor mir. Ich werde irgendwann im Vorstand dieser Kleingartenanlage sein. Das zum einen. Und mein Altruismus lebe ich bis dahin schon aus. Sehr intensiv und auch sehr arbeitsreich, indem ich eben Websites baue und pflege für kleine Betriebe, die es brauchen. Aha. Womit baust du die? Nimmst du ein CMS dafür oder? Nein. Nee? Nein, ich habe das erste hatte ich damals mal mit WordPress gebaut, aber festgestellt, das hat zu wenig Freiheitsgrade. Ich will es so, wie ich es will. Und die entsprechenden Werkzeuge, die habe ich jetzt, ich habe eine ganze Menge ausprobiert jetzt im Rahmen des aktuellen Projekts und habe dann festgestellt, ja, das kann viel und das ist schön und das ist nett, aber es ist alles nicht auf den Punkt. Letzten Endes setze ich mich hin und zusammen mit der KI mache ich das dann. Was hältst du vom Thema Semantik? Semantik ist nur eine Worthülse, das heißt ja nur Bedeutung. Also worauf spielst du ab? Nimmst du lieber einen Diff-Container oder nimmst du lieber eine Section? Jetzt wird es aber ja. Leute, okay. Semantik ist wichtig. Ja. Ebenso wie Barrierefreiheit. Ja, Barrierefreiheit ist ein neues Thema. Adaptivität, Responsivität. Gut, Responsivität sind wir schon vorbei. Ja schon nein. Da sind wir schon durch. Nein, da sind wir nicht durch. Also das. Wie gesagt, Responsive Design ist es also auch nicht, sondern adaptives Design sollte es sein. Aber das ist auch nichts für unsere Hörer. Das können wir gerne off-air erklären. Doch, jetzt sind gerade 3 Leute wach geworden. Ja. Da wieso? Hat irgendjemand das Wort nackt gesagt? Nein. Gut, dann halt nicht. Nee, also wie gesagt, Ehrenamtsthema war cool. Man kriegt ja dann noch so eine Ehrenamtskarte. Mhm. Ja, nicht immer, ne? Achso, richtig, die muss man sich ja verdienen. Stimmt. Und es gibt sogar eine Ehrenamtsmedaille. Mhm. Da musst du dich aber 8 Jahre lang über alle Maße engagiert haben. Und dann kriegst du eine Ehrenamtsmedaille. 8 Jahre, ja. Habe ich nicht mehr lange, ja, mal gucken. Ja, nee, genau. Und irgendwann gibt es dann das Bundesverdienstkreuz am Band zur Schärpe. Ja. Zusammen mit dem Suppenteller aus Kupfer. Jetzt fällt mir ein, was ich zum Thema Ehrenamt noch sagen wollte. Und zwar, ich lese gerade ein Buch über eine Firma, die nennt sich TerraCycle. Die kommt aus, glaube Kanada, den Staaten. Die hat, das fand ich interessant, das war so ein Freak, der hat Wurmkacke als Kompost, als Fertilizer verkauft. Fertilizer. Heißt das so, oder? Ja. Dünger. Ja, okay. Das war ein englisches Buch. Ja. Also warum Warm Poop? Wenn es um deutsche Begriffe geht, frag mich jederzeit. Genau. Der Marc hilft. Auf jeden Fall hat er, also wie gesagt, hat dieses Unternehmen als Student nebenher, so wirklich Startup-mäßig, ohne Kohle, ohne alles, mit Schlafen im Büro. Der hat die Büromöbel, weil er so ein Typ ist, der hat sich gesagt, okay, ich versuche aus Müll Geld zu machen. Zum einen, indem ich Müll ankaufe und dann diesen Müll weiter verwerte. Das heißt, anfänglich hat er eben die Würmer gefüttert mit Müll, ne, also mit Biomüll in dem Fall natürlich. Und er hat aus dem Müll Plastikflaschen geholt, gesammelt und hat da dann seinen Dünger reingemacht, seinen Wurmkacke-Dünner und hat den dann damit verkauft. Und da braucht er auch eine Menge helfende Hände bei und das waren alles Ehrenamtliche. Das heißt, er war Unternehmer gewesen, ohne Dollar Einnahmen und sein Unternehmen erwuchs auf den Schultern Ehrenamtlicher. Mhm. Ist ein Riesenunternehmen geworden, kann man heute gucken, die machen aus Müll alles Mögliche und denen sein Ding ist wirklich zu sagen, Sachen, die weggeworfen werden, er sieht das nicht als Müll, sondern er sieht das als Ressource. Rohstoff. der für was anderes zu gebrauchen ist. Ja. Mhm. Er sagt zum Beispiel, das Ding bei Recycling ist, die Flaschenform stört beim Recycling. Das heißt, es wird Geld reingesteckt, die Flasche zu zerquetschen. Und das sind für ihn negative Kosten. Und er hat halt geguckt, wie kann er den Müll, in Anführungszeichen, ohne negative Kosten nutzen. Und hat er gesagt, ich muss also schauen, dass ich nichts habe an dem Müll, was ich halt verändern muss. Und da hat er bei der Flasche eben erkannt, die Form kann ich gebrauchen. Ich kann es befüllen, mache ein neues Schild dran, fertig ist mein Produkt. Das nur zum Thema Ehrenamt, also auch da hat offenbar Ehrenamt eine große Rolle gespielt. Und ich war ja bei so einem Kurs Konfliktkommunikation braucht Konfliktfähigkeit. Ihr erinnert euch irgendwann vor ein paar Folgen. Und da bin ich ja auf Leute aus dem sozialen Bereich gestoßen und die hatten sich, habe ich erstmal nicht gehört, nicht so positiv über, also jetzt nicht alle, sondern es kam kurz auf, nicht so positiv über Ehrenamt geäußert, weil sie gesagt haben, dass in ihrem Fall Ehrenamt, die Leute werden durch Ehrenamtler ersetzt. Ei. Ach so. Und das kann ich auch verstehen. Also muss man auch sagen, da ist das Eis natürlich sehr, sehr dünn. Und wenn Stefan zum Beispiel bei so einem Spiel, Volleyballspiel sitzt, seine 4-5 Stunden und dafür keine bezahlte Kraft drangezogen wird, dann ist das schon ein Game Changer. Ja. Deswegen, da muss man immer einen guten Mittelweg finden. Absolut, ja. Ich würde zum Schluss gerne noch etwas Positives vermelden. Wir sind gerne. Nur 2 Minuten drüber. Wenn wir themenmäßig Ja, wir sind, genau. Durch. Ich habe einen Apfelkuchen gebacken. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist er? Und zwar... Hast du vergessen mitzubringen? Nein. Aus diesem Apfelkuchen... Also, anders. Also, die Äpfel stammen selbstredend aus meinem Garten. Boskop-Äpfel haben sich hervorragend dafür geeignet. Mir war wichtig irgendwie, also okay, pass auf, mir war erstmal wichtig, überhaupt mal ein paar von den Äpfeln, weil wahnsinnig viele waren runtergefallen und ich wollte immer was ernten und dann haben wir festgestellt, die waren alle wurmstichig oder schmulig etc., also irgendwie verdorben, verschimmelt, sonst irgendwas und alles irgendwie auf dem Kompost, aber jetzt haben wir doch irgendwie mal da, was weiß ich, so 2 Kilo zusammengesammelt, also da einen Apfelkuchen draus machen. Für euch mag das ein alter Hut sein, aber mir war wichtig, ich will so einen Apfelkuchen, ja, wie ich ihn halt will, und zwar so ein richtig schöner, weicher Teig. Und dann habe ich bei chefkoch.de, gibt noch andere Plattformen, egal, habe ich tatsächlich irgendwie einen entsprechenden Teig gefunden. Der ist irgendwie süß, der ist weich, der ist nett. Und das war ein ganz einfaches Rezept. Also letzten Endes irgendwie den Teig irgendwie anrühren, Milz, einen halben Pfund Butter, das ist ein ganzes Stück. Das muss irgendwie komplett flüssig werden. Und dann natürlich ordentlich Zucker, Mehl, 5 Eier da rein, Vanillezucker, Backtriebmittel, also Backpulver da rein. Alles irgendwie zu einem Teig irgendwie verrühren. Dann die Apfelstücke, also erstmal schön schälen und dann den Apfel irgendwie klein schneiden etc. Damit unterheben, dann das Ganze auf dem Backblech verteilen. Zack, 30 Minuten im Ofen, perfekt. Gelingt immer und klebt nicht. Ja, also da musste, weil da war so viel Butter drin, da musstest du auch kein Backpapier oder irgendwas nehmen. Das heißt, da ist irgendwie am Backblech irgendwie auch nichts angebackt. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Doch, sehr gerne. Tausendfach dicht an dich. Und das ist so ein Universalteig. Also da kannst du irgendwie auch so hier so Kirschen reinmachen. Du hättest oder das vorher angekündigt, dieses du wirst, dass man Stift und Zettel braucht. Ja. Nein, braucht man nicht, weil dafür haben wir unsere Spultaste. Shownotes. So. Richtig, Stefan. Der René, 0 Punkte setzen. Mit der Rückspultaste. Du bist auch so eine Rückspultaste. Ich war noch nicht fertig. Okay. Jedenfalls, das ganze Blech irgendwie, 16 Stücke. Tina hatte 4, ich hatte 12. Ich habe an 2 Tagen jeweils 6 Stücke. Ich merke, teilen kannst du. Ja, das war nicht der Punkt. Jeder hat so viel davon gegessen, wie er eben mochte. Ja, das war auf jeden Fall ganz toll. Das war meine erste Erfahrung im, ich backe mal etwas und es ist keine Backmischung, sei es jetzt von Kati oder Dr. Oetker oder sonst irgendwas und auch keinen Kuchen fertig gekauft, sondern mal wirklich mit reinen, also keine hochverarbeitete Lebensmittel, sondern mit natürlichen Zutaten selber mal was backen. War super, hat beim ersten Mal super funktioniert. Es kann eigentlich nur schlimmer werden, aber ich bin hellauf begeistert. Und bei der nächsten Gelegenheit würde ich mich dann auch für die selbst gekauften Kekse hier vielleicht möglicherweise mal erkenntlich zeigen, indem ich postwendend einfach mal einen Kuchen für euch backe, ihr Lumpen. Soll ich meine Kollegen schon vorwarnen, oder? Deine Kollegen haben damit überhaupt nichts zu tun. Ach so, nur für uns beide, okay. Ja, gut. Weil ja, wir wären gut. Dann zu dritt. Aber die hören es ja aber jetzt. Aber bitte keine Experimente. Ja. Lass dich ruhig verraschen. Marc, darfst du erst ein Stück essen. Dann ist okay. Und wir warten bis zur Halbzeit. Na, jedenfalls war das noch ein Punkt auf meiner Liste, ja, die abzuarbeiten wäre auf meine Liste auf, anlässlich dieser Podcast-Folge. Und damit ist es erledigt. Und jetzt können wir den Sack zumachen. Richtig. Ich habe eine Weisheit des Tages. Kommen wir zu den Witzen. Wir haben noch einen. Wir haben die Witze. Ja. Ja, ah ja, scheiß auf alles. Komm, lass uns Witze machen. Ich habe heute für die Witze ein Buch mitgebracht. Ein Buch? Ja. Pass auf. Ich habe 3, ausschließlich, ich habe nur 3, aber diesmal 3 lange. Ich habe ein ganzes Buch bei. Ich habe 3 kurze. Fips Asmussen, das Buch, 30 Jahre Humor. Ich habe super. Aus der Bücherzelle, leider ist kein Zeitbeleg drin, von wann dieses Buch ist. Mhm. Ich habe es aus der Bücherzelle. Die Witze sind politisch so unkorrekt, also es muss schon etwas älter sein. Ja. Aber ich dachte, ich würde zufällig einfach irgendeine Seite daraus wählen und dann von da was vorlesen. Habe ich noch Kassetten noch gehabt von dem. Und ich werde versuchen, mich zurückzuhalten und nicht bei jedem einzelnen der Witze, die du vorträgst, die Pointe erzählen. Nein, sagen, oh, kenn ich. Das mache ich dann immer danach. So, ich habe schon den rausgesucht. Stefan, soll ich gleich loslegen? Ja, fang du doch mal an. Okay. Ich sehe sehr viel Text. Ausnahmsweise muss ich mal loslegen, okay. Also, ein Mann geht zum Arzt und sagt, meine Frau und ich versuchen schon seit 2 Jahren ein Kind zu bekommen, aber es klappt einfach nicht. Der Arzt, okay, ich gebe Ihnen mal hier diese Dose mit. Ejakulieren Sie bitte dort mal hinein und bringen Sie dann diese Dose gut verschlossen zu mir zurück. Wir werden dann Ihren Samen einfach mal auf Fruchtbarkeit testen. Alles klar, gesagt, getan. Der Mann kommt am nächsten Tag wieder, ist völlig erschöpft und sagt, es hat leider nicht funktioniert. Ich habe alles versucht, nichts. Auch Hilfsmittel brachten überhaupt nichts. Meine Frau wollte helfen, Als ihre rechte Hand schon nicht mehr wollte, hat sie es mit beiden Händen versucht. Dann hat sie aufgegeben. In unserer Not fragten wir dann unsere befreundete Nachbarin, ob sie vielleicht helfen könnte. Aber auch sie schaffte es nicht. Ganz zum Schluss dachten wir, dass es vielleicht der Ehemann der Nachbarin irgendwie bringen würde. Aber das hat auch nicht geklappt. Obwohl er sich sehr angestrengt hatte. Es tut mir leid. Die Dose ging einfach nicht auf. Gut. Okay, es geht so weiter. Es geht so weiter, okay. Kommt einer zum Optiker und sagt, ich hätte gerne eine neue Brille. Sagt der Optiker, wieso? Ist die alte nicht mehr scharf genug? Ja, das geht's überhaupt nicht an. Kenn ich. Fips. Kennt man. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, weil wir hatten ja mal eine Zeit, wo ChatGPT mal Witze erzählen sollte und die total dumm waren und doof und gar nicht gepasst haben. Deswegen habe ich mal die Chance genutzt, ihn mal nach IT-Witzen zu fragen, um mal zu gucken, ob das jetzt besser ist inzwischen. Das kann ich dir schon sagen, ja? Ob das besser ist oder nicht. Aber das, lassen wir uns überraschen. Das ist aber sowas von. Fangen wir mal an. IT-Witze von ChatGPT 5. Warum können Programmierer keine Beziehung führen? Weil sie ständig Commitment-Issues haben. Den fand ich gut. Entscheidungsschwierigkeiten. Das versteht 80% unserer Hörer mit Sicherheit. Ja, null. Deswegen sage ich ja Entscheidungsschwierigkeiten. Ja, sind ja IT-Witze. Genau. Auch ja, genau, ist ja nicht für die Leute da draußen. Aber die Leute können auch irgendwelchen auch Leuten, die sie kennen, die ITler also sind, diesen Witz erzählen. Den sie selber nicht verstehen. Gute genau. Idee. Ja. Super. Ich das bin bei euch Boss. Definitiv richtig. Alles klar. So, jetzt dein lustiger Witz. Komm. Jetzt mein Hau lustiger raus. Witz. Da ist dieses 18-jährige Mädchen. Und das kommt nach Hause. Das ist ja schon mal schön. Und es erzählt seinen Eltern, dass sie jetzt wohl schwanger sei. Das finden die nicht so toll. Sie sind ziemlich sauer und wollen natürlich sofort von ihr wissen, wer ist denn der Vater? Die Tochter sagt, naja, den habe ich mitgebracht. Der steht draußen vor der Tür. Die Eltern rennen zum Fenster, gucken raus. Und da ist gerade ein gut gekleideter, grauhaariger, etwas älterer Mann, der aus seinem neuen knallroten Ferrari steigt. Gut, gehen zur Tür, bitten ihn herein und verlangen nun von ihm eine entsprechende Erklärung. Der Mann sagt, machen Sie mal keine Sorgen, für Ihre Tochter ist gesorgt, ich bin Multimillionär. Nehmen wir mal an, das Kind wird ein Junge, dann erhält der Bengel 20% der Gewinne des Bauunternehmens, was ich führe. Sollte es sich hingegen um ein Mädchen handeln, dann erhält dieses 20% der Gewinne des Kosmetikunternehmens, was ich auch noch führe. Und wenn es eine Fehlgeburt wird, ich meine, hat sich das Thema erledigt. Sind Sie einverstanden? Der Vater erwidert, auf keinen Fall, wenn es eine Fehlgeburt wird, dann versuchen Sie es gefälligst nochmal. Verstanden? Ja. Klingt nicht so, aber gut. Jetzt kommt Renés Knaller. Genau, Fips Asmussen sagt, zwei Bordsteinschwalben stehen auf St. Pauli nach der Schicht unter der Dusche, sagt die eine, du hast ja Pickel auf dem Po. Da sagt die andere, nee, das sind keine Pickel, das ist Blindenschrift, das sind meine Preise. Exakt, ja. Okay, Mark hat den schon. Gehört. Er hat den mit simuliert. Bordsteinschwalben, ja. So alt ist das. Mitgesprochen, genau. Simultan mitgesprochen, so wollte ich sagen. Na? Nächster IT-Witz. Wie nennt man einen ITler, der aus Versehen was richtig macht? Könnt ihr euch beide betreffen? Feature by Accident. Also ich finde, die kommen schon sehr nah ran. Ich kann da nicht drüber lauern. Tut mir leid. Also, der muss ja auch nicht. Ich muss dazu sagen, wenn du den Tatort in der AD kommt der. Wenn du Tatort in der AD guckst, da wird auch öfter mal was Neues probiert. Und ich finde das okay. Stefan probiert hier was aus. Richtig. Ja, kann er ja machen. Stefan merkt, dass das super gut ankommt bei dir. Ja, aber das Marc kann ja auch ist an ja mir da liegen. Sehr speziell. Genau. Das ist ja, ich bin ja da super speziell. Genau. Ist ja so eine Spaßbremse. Aber jetzt kannst du den nächsten Witz vortragen. So, jetzt kommen hier. Ich sehe schon wieder viel. Jetzt kommt mein Bester. Ja. Also, da ist dieses Pärchen. Die sind beide jeweils 65 Jahre alt und seit 20 Jahren verheiratet. Eines schönen Tages laufen sie so durch den Wald, also gehen spazieren. Auf einmal bling. Da taucht eine gute Fee auf und die sagt zu den beiden, ihr seid schon so lange verheiratet, das finde ich ganz herzallerliebst. Ich gewähre jedem von euch einen Herzenswunsch. Die Frau ist überglücklich, Sie wünscht sich sofort eine Reise für sich und ihren Mann auf die Bahamas. Sagt die Fee, das ist kein Problem. Das macht Puff. Und schon hält die Frau zwei Flugtickets und einen Hotelgutschein für die Bahamas in der Hand. So, und der Mann guckt sich das an und sagt, wow, also so eine Chance, die lasse ich mir nicht entgehen. Tut mir leid, Liebling, aber ich wünsche mir eine Frau, die 30 Jahre jünger ist. Da sagt die Fee, na, das wäre doch ein bisschen gemein, oder? Bist du dir sicher? Der Mann überlegt und sagt, ja, ganz sicher. Auf einmal macht's Puff und der Mann ist 30 Jahre älter. So kann man es auch machen. So. Fips. Fips. Kommt ein, in der, da merkt man diesen älter, der ist jetzt politisch inkorrekt. Mhm. Ich kann ihn leider, ich will ihn nicht verändern, deswegen erzähle ich ihn so, wie er ist. Ja. Kommt ein Indianer auf die Behörde und sagt, ich möchte meinen Namen ändern lassen. Wie heißen Sie denn? Großer Bulle, der vom Himmel fällt. Und wie möchten Sie heißen? Plums. Ja. Kenn ich. das, aber ganz ehrlich, es streift Witze nur. Aber es ist ein Experiment. Wir haben ja ganz viele noch aus dem Buch, ne, für die nächsten Folgen. Ne? Können wir mal ein Witze-Special machen mit Fips Asmussen? Wir lesen das Buch, oder? Das hatten wir schon. Ja, ja, stimmt. Du hattest auch schon mal welche rausgesucht, richtig. Naja, Walter starb. Genau, das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Gut, hier einer, den kennen wir aber alle schon. Den haben wir schon mal gehört. Wie viele Programmierer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Na? Ne? Marc weiß es. Ich weiß es nicht. Nein, na keine. Keine. Keinen, weil es ein Hardware-Problem. Stimmt, hat er allerdings recht. Ja. Also, was sagen wir? Sind die besser geworden von ChatGPT oder eher nicht? Nein. Na, ich glaube, er hatte schon schlechtere. Die haben schon ein bisschen was gemacht. Ja, schlimmer geht immer. Haben schon ein bisschen optimiert, fand ich. Aber geht noch was natürlich. So, haben wir noch einen? Ein Bonuswitz? Ja, sicher. Na, René, ja, komm, kann die auch schön, schön aus den Vollen schöpfen. Nee, ja. Ich möchte doch, ich habe nur drei lange. René, mach mal noch so einen, den er heute auf keinen Fall vortragen dürfen. Nee, pass auf, ich habe einen, der. Ich finde. Na gut. Ich kann dir auch helfen, ich kann das Buch halten. Da hüpft ein Hahn über den Hof und sagt, ich habe mich geirrt. Hinterher watschelt eine Ente, die sagt, das macht doch nichts. Der ist so vielleicht okay. Der ist vielleicht okay. Ja. Und komm, einen habe ich noch, ein plötzlicher, ungelesen, garantiere für nichts. Ein plötzlicher Einfall kann manchmal unser ganzes Leben verändern. Ich hatte vor 20 Jahren den Einfall zu heiraten. Ja. Das ist der Fips, wie er lebt und bleibt. Das ist sein Humor und der. Er lebte und leibte. Ja. Und auf dem Buch steht 30 Jahre Humor vom Feinsten, Witze, ja. Gags und freche Sprüche. Genau. Ja. Fips. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der im wahren Leben hieß, der Mann. Ist ja nur ein Künstlername. Meinst du? Ja, das weiß ich. Würdest du dein Kind nie Fips nennen? Fips. Das habe ich nicht gesagt. Nee. Erdnuss-Fips. So, dann schließe ich die Runde mit einer Weisheit des Tages. Dann bitte, sei mal weise. Der Ursprung des Zitats ist mir nicht bekannt, aber es lautet, du kannst nur gewinnen, wenn dein Mut zu siegen größer ist als deine Angst zu verlieren. Mhm. Der ist gut. So einen ähnlichen hat René neulich mal gebracht, ne? Kann das sein? Auch so in die Richtung? Kann sein, die sind das ja immer in die Richtung, mach was. Achso, ich halte sie jetzt gar nicht hin. Fips Asmussen ist 1938 Rainer geboren. Rainer Pries heißt er eigentlich. Und 2020 als Rainer Pries gestorben. Schon 5 Jahre her. Krass. Ja. Ja. August, 9. August. Der Fips. Der Asmussen. Ja. Bitte nicht wieder wählen. Richtig. Gut. Nee, dann denke ich, haben wir es. Ja, vielen Dank. Ja, das war Folge 175 vom meisten Berlin Podcast. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, dann natürlich in Winterzeit, in Normalzeit. Oh. Ach, herrje. Wann ist Service am Publikum? Wann ist es soweit? Ende Oktober immer. Sonntag im Oktober. Kann man das konkretisieren? Es müsste 2, 3, 4, 5, 26. sein. Da werden die Uhren von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Genau. Am 26. Sonntag, den 26. So Oktober exakt. Ist es. Da ist es soweit. Ops. Hoppala. Das waren die Kekse. Richtig. Wir wünschen euch schöne 2 Wochen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön. Noch eine schöne Restwoche. Taxi. Und hier sind die Outtakes. Damit können wir gehen. Die rote Lampe leuchtet. Das hier leuchtet. Dann würde ich sagen, sind wir technisch hervorragend aufgestellt. Achtung, Marc schnaubt. Schraubhuber, Haley Popper. Gut, dann soll ich mal? Aufnahme läuft? Ja, genau. Dann bist du ja dran. Ich? Oh Gott. Aufnahme läuft schon, ja? Ja, ja. Der rote Punkt da. Ja. Gut, das war alles Doppelchecken. Ach, ja, ja, du. Ist, und jetzt, wo wir es Doppelchecken, geht irgendwas schief. Ja. Durch die modernen Schlüssellöcher ist die Aufklärung unserer Jugend stark gefährdet. Die Männer kommen nicht zu schnell, die Frauen sind zu langsam. Das hättest du als Weisheit dann sagen können. Ich habe gelesen, 80% aller Männer leiden unter frühzeitiger Ejakulation. Was ein Quatsch, wer leidet denn? Jung von der Lippe. Nicht Fips Asmussen. Nicht Fips Asmussen. Jo, moin moin. Heute mal aus Hamburg, der Berlin-Podcast. Moin, ja, ihr seid ja richtig im Berlin-Podcast, aber wir berichten heute auch mal, was man in Hamburg erleben kann. Genau, und was Leckeres gibt es auch noch zu essen. Und übrigens, die Nase ist die Bohrinsel des kleinen Mannes. Dö-dö. Katsching. Katsching. Passt. Die Nase ist die Bohrinsel. Die Bohrinsel ist klein. Ja. Ja. Ist klar. So, damit haben wir wie immer. Dann kommen wir jetzt mal zum Aufnahme. Stopp. Punktlandung. Stopp.